Ganz Berlin in 7 Tagen. Ein Zeitreiseführer in die Kaiserzeit. Von Bernd Ingmar Gutbellet. Ein Hörbuch von Auditorium Maximum, dem Hörbuchverlag der WBG. Gesprochen von Uwe Teschner. CD1. Zu diesem Hörbuch. Dieser Stadtführer nimmt Sie mit zu einer Zeitreise ins Berlin der Kaiserzeit nach 1900, in die wilhelminische Hauptstadt des Deutschen Reiches in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Das kraftstrotzende Deutsche Reich präsentierte damals mit großem Stolz seine Kapitale. Vom Glanz des kaiserlichen Hofes bis zu den technischen Errungenschaften einer modernen Großstadt, von den pompösen Prachtbauten des Wilhelminismus bis zu den exklusiven Villenkolonien des Umlandes, vom mittelalterlichen und barocken Erbe bis zu den Boten der Moderne. Stets konnte mit Superlativen aufgewartet werden, stets wurde auf die Einzigartigkeit verwiesen, die keineswegs immer gegeben war. Aber Berlin war in die erste Liga der Weltmetropolen aufgestiegen, hatte ein rasantes Wachstum hingelegt. 1920 erst sollte die Stadt vergrößert werden und damit fast alles das umfassen, was auch heute zu Berlin gehört. Damals gab es auf diesem Gebiet insgesamt 8 unabhängige Städte sowie Dutzende Gemeinden, Dörfer, Gutsbezirke. Längst aber hatte die stürmische Entwicklung in den Jahrzehnten zuvor, im Gefolge von Industrialisierung und Reichsgründung, diesen Großraum immer mehr zusammenwachsen lassen, sodass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis Berlin sich sein Umland einverleiben würde. Mit diesem Aufstieg war aus der preußischen Hauptstadt die des Deutschen Reiches geworden. War der preußische König zum deutschen Kaiser aufgestiegen, war aus einer unter vielen deutschen Hauptstädten eine europäische Metropole geworden. Ob Kunst und Kultur, ob Politik, Wirtschaft oder Technologie, Berlin gab jetzt in Deutschland den Ton an. In einem vielstimmigen und vielfältigen Land wie Deutschland wurde das ähnlich kritisch gesehen, wie die preußische Dominanz über das Deutsche Reich als problematisch galt, zu Recht, wie die Geschichte erweisen sollte. Einstweilen aber führte an Berlin kein Weg vorbei, und die Stadt wollte sich nicht mehr mit München, Dresden oder Hamburg messen lassen, sondern mit London und Paris. Diese Zeitreise ist virtuell, denn die Zeitmaschine eines H.G. Wells steht uns nicht zur Verfügung. Und trotzdem reisen wir ins Berlin des Jahres 1910 und können dabei einige Authentizität versprechen. Natürlich ist Berlin im Besonderen eine Stadt, deren bauliches Erbe nur sehr lückenhaft erhalten ist, was durchaus einen Teil ihres Wesens und ihrer Faszination ausmacht. Insofern mag die Einladung verwundern, sich ein Jahrhundert später in das Berlin der Kaiserzeit aufzumachen. Gleichzeitig ist es aber ein faszinierendes und unterhaltsames Unternehmen. Die ganz unterschiedlichen Spaziergänge lassen sich auch heute noch machen. Die Routen sind dabei so gewählt, dass möglichst viel Altes betrachtet werden kann, aber auch die Brüche und Veränderungen kenntlich werden. Die meisten der beschriebenen Sehenswürdigkeiten können Sie also noch heute in Augenschein nehmen. Einige aber werden Sie im Stadtbild vermissen. Dann aber hilft die Vorstellung des Einstigen, das Heutige besser zu verstehen und umgekehrt. Damit liefert diese Zeitreise auch wertvolle Einblicke in das Berlin der Gegenwart und erklärt Orte, die heute merkwürdig anmuten. Die Reichshauptstadt Berlin. Besuchen Sie die Reichshauptstadt. Besuchen Sie die preußische Residenz, die Industriemetropole, die Kulturstadt von europäischem Rang. Lernen Sie die Orte kennen, an denen sich Könige baulich verewigten, wo Politiker die Geschicke des Landes bestimmen, wo Millionäre standesgemäß logieren, wo Nachtschwärmer jedweder Couleur das Amüsement suchen. Entdecken Sie Geschichte und Entwicklung einer Stadt, die sich immer wieder neu erfand, die ihre Grenzen bereits gesprengt hat und über sie hinaus wuchert. Berlin fasziniert. Seitdem mit der Reichsgründung von 1871 zum ersten Mal ein deutscher Nationalstaat geschaffen und Berlin zu seiner Hauptstadt erkoren wurde, gibt es kaum einen Aspekt des Stadtlebens, der nicht von der rasanten Entwicklung beeinflusst worden wäre. Berlin ist eine der am schnellsten wachsenden Großstädte und entwickelte sich innerhalb von Jahrzehnten zur reichsweit führenden Metropole in Sachen Wirtschaft, Technologie, Finanzwesen und Kultur. Von hier gehen Impulse aus, und was immer Kultur und Technik an Errungenschaften hervorbringen, hier muss es sich zuerst bewähren. Die vergangenen Jahrzehnte haben Berlin grundlegend verändert. Noch ist die alte Stadt vorhanden, aber der Umbau zum Zentrum von Macht, Wirtschaft und Kultur ist in vollem Gange. Berlin-Besucher sehen sich mit einer Vielzahl an Baustellen konfrontiert, und wer nach wenigen Jahren die Stadt erneut besucht, findet sie verändert vor. Weit vorangeschritten ist insbesondere der Wandel der preußischen Königs zur reichsdeutschen Kaiserstadt. Insbesondere Kaiser Wilhelm II. Legt größten Wert darauf, die gestiegene Bedeutung der Hohenzollern-Dynastie mit prächtigen, mitunter pompösen Bauwerken zu unterstreichen. Berlin ist aber nicht nur Kaiserstadt, sondern auch eine moderne Industriestadt mit einem steigenden Anteil an Arbeitern. Und bei allem Glanz und Gloria auch eine Stadt mit viel Armut und jämmerlichen Zuständen. Wer seine Augen davor nicht verschließt, der wird auch diese Facette einer Industriestadt erleben können. Einige Zahlen illustrieren, wie rasant sich Berlin in den letzten Jahrzehnten entwickelte. Zur Zeit der Revolution von 1848 lebten bereits über 400.000 Menschen in Berlin, das bereits die Anfänge der Industrialisierung erlebte. Bis zur Reichsgründung 1871 stieg die Zahl auf das Doppelte. Seither wuchs die Einwohnerzahl weiter rapide, ein weiteres Mal um das 2,5-fache. Heute, im Jahr 1910, hat Berlin bereits über 2 Millionen Einwohner. Einstweilen ist Berlin die dichtest besiedelte Stadt der Welt. Und das macht enorme Anstrengungen nötig, um die Stadt als lebendigen Organismus nicht kollabieren zu lassen. In dieser Beziehung ist in den vergangenen Jahrzehnten viel passiert. Ob Trinkwasserversorgung oder Entwässerung, ob Volksbadeanstalten oder Markthallen, ob Zentralschlachthof oder Krankenhäuser, in Sachen Stadttechnik und Gesundheit müht sich Berlin mit modernsten Mitteln, die Nachteile der wuchernden Metropole aufzufangen. Größte Herausforderung ist dabei der Verkehr. Zumal im Ballungsraum Berlin und Umland Mobilität immer wichtiger wird und die Wege immer länger. Die Nöte einer so rasch wachsenden Metropole müssen den Berlin-Besucher nicht anfechten, aber zum Verständnis der Stadt und ihrer Gesichter hilft ungemein, die jüngere Stadtgeschichte und ihre Auswirkungen zu kennen. Schließlich ist die Dynamik ein Teil der Faszination Berlins. Und die Berliner? Ihre Schnauze ist sprichwörtlich. Ihr robuster Charme nicht minder. Zart beseitete Naturen fühlen sich schnell auf den Arm genommen, zurückgewiesen oder beleidigt. Dabei ist die notorische Berliner Ruppigkeit keineswegs böse gemeint. Man sollte nur vorsichtig sein mit Kritik. Zwar sparen die Berliner selbst nicht mit Kritik an der eigenen Stadt, auswärtigen aber gestehen sie das deswegen noch lange nicht zu. Vielen Berlinern ist Berlin der Nabel der Welt. Das mag an der so rasch gestiegenen Bedeutung der Stadt liegen, vielleicht aber auch daran, dass die Berliner zumeist wenig anderes kennen als ihre Stadt. Wozu auch? Schließlich kommt alle Welt hierher. Das muss ja einen Grund haben. Kommen Sie ruhig mit Berlinern ins Gespräch. Mag dem Verständnis mitunter auch der Dialekt entgegenstehen. Die Einheimischen werden nicht sofort redselig, aber wenn sie erst einmal in Fahrt sind, kann man durch sie viel Authentisches in Erfahrung bringen. Berlin hat vielfältige Einblicke zu bieten. Unsere 10 Spaziergänge und Ausflüge ermöglichen ein breites Spektrum davon. Viel Vergnügen! Tag 1. Das alte Berlin. Spaziergang 1. 3 alte Städte. Berlin, Köln, Friedrichswerder. Der erste Spaziergang führt durch das mittelalterliche Berlin bis zum einstigen Festungswall des 17. Jahrhunderts, durch die beiden Urstädte Berlin und Köln und die Neustadt Friedrichswerder. Alt und neu stehen hier nebeneinander. Aber das Neue ist im Begriff, das Alte zu ersticken, weil das Geschäftszentrum der Reichshauptstadt sich auf Kosten der Bürgerstadt rücksichtslos vergrößert. Angemessener Startpunkt für einen Spaziergang durch das alte Berlin ist die Nikolaikirche, Berlins ältestes Gotteshaus. Wann genau Berlin gegründet wurde, ist nicht bekannt, aber es war in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts, als man hier mit dem Bau einer Feldsteinkirche begann. Slawische Siedlungen gab es zwar in der Gegend, nicht aber hier, einem Grenzgebiet. Das nannte man wohl altslawisch Berlinor, was den sumpfigen Charakter bezeichnete und vermutlich zum Namen Berlin führte. Die Kirche wurde schon bald vergrößert, weil auch das Handelsstädtchen sich rasch entwickelte, aber das mächtige Westwerk der alten romanischen Kirche geht noch auf den ersten Steinbau zurück. Wichtig für die Stadtgründung war als Transportweg und Nahrungsquelle die nahe Spree. Entlang der geschäftigen Poststraße in Richtung Molkenmarkt dünsten fast alle Häuser Geschichte aus. Ziehen wir exemplarisch drei heran. Das Knoblauchhaus an der Kirchplatzecke ist ein typisches Bürgerhaus aus der Zeit Friedrichs des Großen. Vor 100 Jahren wurde es klassizistisch umgebaut, seither zieren ein Rankenfries die Fassade und ein hübscher Erker das Portal. Ein Stück weiter an der Ecke zum Mühlendamm steht ein sehr viel prächtigerer Bau, das Ephraim-Palais. Mitte des 18. Jahrhunderts im Rokoko-Stil errichtet, bezauberte die Berliner sogleich die anmutige Rundung der Portalfassade. Berlins kässeste Ecke nennt man es. Errichten ließ es Veitel Ephraim, Bankier und Münzpächter Friedrichs des Großen, in den 1760er Jahren. Ebenfalls stattlich, wenn auch weniger prächtig, gegenüber Palais Schwerin, Anfang des 18. Jahrhunderts für den preußischen Staatsminister Schwerin errichtet. Wenden wir uns dem ältesten Platz der Stadt zu, dem Molkenmarkt. Er ist heute vor allem vom Verkehr verstopft. Straßenbahnen, Pferdekutschen und Automobile. Hinzu kommen immer mehr Fahrräder und natürlich Fußgänger. Vorbei die alten Zeiten des gemütlichen Markttreibens. Vermutlich wird der Verkehr weiter zunehmen. Schon wird gefordert, für eine direkte Verbindung zum Alexanderplatz einen weiteren Straßendurchbruch zu schaffen. Die Spandauer Straße verbindet die beiden wichtigsten Verwaltungsgebäude der Stadt. Links oben ragt der massige Uhrenturm des Berliner Rathauses empor. Hier am Molkenmarkt weist hinter den dreigeschossigen Häusern der neue Bau des Stadthauses mit seinem Kuppelturm gen Himmel. Noch nicht ganz fertiggestellt, soll es bald das Rathaus ergänzen. Für den kolossalen Bau wurde ein ganzes Karree mit 32 Grundstücken niedergerissen, wie es seit einigen Jahrzehnten in Berlin immer wieder für notwendig gehalten wird. Berechtigte Befürchtungen werden laut, dass die rasante Entwicklung vom alten Berlin nicht viel übrig lassen wird. Wir nehmen die Parochialstraße, an deren nächster Ecke der Name Jüdenstraße noch an die ersten Berliner Juden erinnert, die sich hier Mitte des 13. Jahrhunderts niederließen. Für das Stadthaus verzichtete der Architekt und Stadtbaurat Ludwig Hoffmann auf eine große Portalfassade, die mangels Vorplatz nicht recht hätte wirken können. Wir gehen links am Neubau entlang zur Klosterstraße, eine der wichtigsten Straßen Alt-Berlins. Und hier vermittelt sich die Alt-Berliner Atmosphäre sogleich wieder. Rechts der anmutige Turm der barocken Parochialkirche, einer der vielen schlanken Kirchtürme Berlins, die über den Häuserdächern hinausschauen. Mit etwas Glück kann man dem berühmtesten Glockenspiel Berlins lauschen. Himmlisch instruiert gehen wir die Klosterstraße links hinunter, vorbei am barocken Palais Podewils aus dem frühen 18. Jahrhundert zur Kirche des Franziskanerklosters, das der Straße den Namen gab. Die Bettelorden siedelten sich im Mittelalter vorzugsweise am Stadtrand an, wo die ärmere Seelsorgeklientel wohnte. Gleichwohl diente der Konvent als Grablege der askanischen Markgrafen. Das Kloster wurde im 13. Jahrhundert im Stil der märkischen Backsteingotik errichtet. Die Kirche galt als bedeutendster gotischer Bau der Stadt. Einige Jahrzehnte nach der Auflösung des Klosters infolge der Reformation zog 1574 das Gymnasium zum Grauen Kloster ein. Bis heute die berühmteste Schule Berlins. Die Klosterstraße zieht sich in einem sanften Bogen an Rathaus und Marienkirche vorbei, weit nach Norden. Aber wir stehlen uns über das Klostergrundstück zur neuen Friedrichstraße. Gegenüber der Klosterrückseite kontrastiert die Jugendstilfassade des Justizpalastes mit den gotischen Spitzbögen. Seit einigen Jahren residieren hier überaus stattlich Amtsgericht I und weiter links Landgericht I. Das Gebäude ist das zweitgrößte nach dem Schloss. mogeln sie sich in das überwältigende, wie schwerelos wirkende Treppenhaus. Der Blick rechtfertigt die womöglich folgende Schimpfkanonade des Pförtners. Es gilt als das schönste, aber auch ambitionierteste Treppenhaus der Reichshauptstadt. Vorbei an der Rückseite der Parochialkirche und an kleinen, windschiefen Häusern folgen wir dem Verlauf der mittelalterlichen Stadtmauer, die bis auf das 13. Jahrhundert zurückgeht. Weiter in Richtung Spree geht es zum neu errichteten Verwaltungsgebäude der städtischen Gaswerke, für das vor wenigen Jahren das um 1700 erbaute, höchst eindrucksvolle Waisenhaus weichen musste, und gleich dahinter auf die Waisenbrücke. Weiter links die schmalere Janowitzbrücke mit regem Verkehr der elektrischen, unterhalb der Janowitzhafen, von dem aus Dampferfahrten angeboten werden, und die Flussbadeanstalt. Vergleichsweise neu das auf dem anderen Spreeufer errichtete Märkische Provinzialmuseum. Es wirkt wie eine Wehrkirche aus dem Mittelalter, ist aber weder je ein Gotteshaus gewesen noch so alt, wie es scheint. Beim näheren Hinsehen erkennt man verschiedene Baustile, die im derzeit so beliebten historischen Stil zusammengefasst wurden. Das passt recht gut zum Gebäudeinhalt, den verschiedenen Epochen der Geschichte Berlins und der Mark Brandenburg. Nun geht es vorbei am dreiflügeligen kölnischen Gymnasium, über die gediegen, geschäftige Waldstraße zur schmalen Inselstraßenbrücke. Noch kann man den Mittelteil hochziehen, um Schiffe durchzulassen. Und noch verhindert der schmale Steg, dass das dahinterliegende Fischerviertel vom Verkehr überrollt wird. Es ist ein sehr armes, aber auch noch sehr authentisches Wohnviertel. Nicht selten arbeiten hier die Handwerker vor ihren doch sehr kleinen Kellerwerkstätten, bieten alte Frauen selbst gehäkeltes Pfeil und springen Hunde über das Pflaster, das ansonsten hier noch den Kindern gehört. Angesichts der ungeheuren Dynamik, mit der sich Berlin seit einigen Jahrzehnten verändert, muss man sich geradezu wundern, dass dieses Stück Altstadt noch so aussieht wie vor einem halben Jahrhundert. Anderswo in der Stadt hat man die schmalen und niedrigen Häuser längst zugunsten fünfgeschossiger Einheitswohnblöcke abgerissen oder klobige Verwaltungs- und Repräsentationsbauten errichtet. Aber Veränderungen stehen auch hier an. Nicht nur wird die Inselbrücke in den nächsten Jahren erheblich breiter neu gebaut, unter der Waldstraße wird zudem gerade ein Untergrundbahnhof gebaut, sodass man in wenigen Minuten zum Alexander- oder Potsdamer Platz gelangen kann. In der Waldstraße sind im Zuge dessen bereits neue repräsentative Geschäftshäuser geplant. Die Unterpflasterbahn verändert die Stadt über sich. Hinter der Inselbrücke nehmen wir links die schmale, ärmlich-pittoreske kölnische Straße, biegen an der nächsten Ecke rechts in die Fischerstraße. Ein legendäres Lokal lädt hier zur Einkehr. Zum Nussbaum. Das original spätmittelalterliche Giebelhaus stammt noch aus dem 16. Jahrhundert. Berlins berühmtester Milieumaler Heinrich Zille findet hier stets komische oder anrührende Motive für seine Bildgeschichten. Nach Norden geht es weiter zum kölnischen Fischmarkt und von dort nach links zum Petriplatz. Hier herrscht wieder großstädtische Betriebsamkeit. Hier steht sozusagen die zweite Wiege Berlins, der Stadtkern von Köln. Die älteste erhaltene Erwähnung Berlins geht auf Köln zurück. Für das Jahr 1237 nennt eine Urkunde den Kölner Pfarrer Simeon. Der Name verweist möglicherweise auf Köln am Rhein, vielleicht waren es dortige Kaufleute, die hier siedelten. Das einstige Rathaus musste vor ein paar Jahren einem Geschäftshaus gleich denen weichen, wie sie das Bild des Platzes inzwischen prägen. Darin drückt sich die Modernisierung der Altstadt und der Drang zu breiteren Straßen ebenso aus wie die zweite Geige, die Köln gegenüber Berlin über Jahrhunderte zu spielen gezwungen war. Denn da, wo das mittelalterliche Rathaus der Schwesterstadt Berlin stand, findet sich heute das monumentale Rathaus der Reichshauptstadt. Unerschütterlich aber die Kölner Petrikirche. Eine erste Pfarrkirche der neu gegründeten Stadt wurde wohl schon bald nach 1200 errichtet, mehrmals neu und umgebaut, stammt der heutige neugotische Bau aus dem 19. Jahrhundert. Der 111 Meter hohe Turm ist der höchste Berlins. Kirche und Platz umrundend schlagen wir uns rechts in die sogleich sehr viel ruhigere Brüderstraße und gelangen vom 20. wieder ins 19. Jahrhundert. An der Ecke zum Petriplatz noch kündet ein modernes Warenhaus von den neuen Zeiten. Das Kaufhaus Rudolf Herzog nimmt inzwischen ein ganzes Karree zwischen Brüder- und Breite Straße ein. Dann aber folgen links und rechts Bürgerhäuser sogar des 18. Jahrhunderts. Darunter das des berühmten Berliner Verlegers und Aufklärers Friedrich Nicolai. Der originalbarocke Innenhof mit großem Nussbaum ist besonders sehenswert. Daneben das Galgenhaus aus dem 17. Jahrhundert, das seinen Namen von einer übereilten Hinrichtung erhielt, die angeblich hier stattfand, als man fälschlich eine Dienstmagd des Diebstahls von Silberbesteck überführt glaubte. Später fand sich das gesuchte Silber wieder auf, aber die arme Magd blieb tot. Die Brüderstraße führt auf den Schlossplatz am nördlichen Stadtrand des alten Köln. Die staatlichen Gebäude und Denkmäler aber heben wir uns für den nächsten Tag auf und queren abermals den Spreekanal und passieren die Schinkelsche Bauakademie. Hier wirkte und wohnte der berühmte Baumeister des 19. Jahrhunderts, dem die Stadt zahlreiche stattliche Gebäude verdankt, als nicht geringstes die gleichfolgende Friedrichswerdersche Kirche. Der Friedrichswerder, benannt nach dem großen Kurfürsten, war von der Gründung Mitte des 17. Jahrhunderts bis zur Vereinigung Berlins mit seinen Vorstädten 1709 eine eigene Stadt, wenn auch höchst übersichtlich. Gegenüber der Kirche befand sich einst das Rathaus des Friedrichswerder. An seiner Stelle steht heute die Münze, schräg dahinter die Reichsbank. Ein weiteres Zeichen der Verdrängung des Bürgerrefugiums. Denn längst ist auch dies ein emsiges Geschäftsviertel mit wenigen Oasen der Ruhe, von denen die Kirche eine ist. In den 1820er Jahren, nach englischem Vorbild errichtet, war sie die erste neugotische Kirche Berlins. Schinkel nahm die traditionelle märkische Backsteinbauweise wieder auf, wie wir sie am Franziskanerkloster betrachten konnten, und wirkte darin stilweisend bis zum derzeitigen Historismus. Wir folgen der, zu Ehren der französischen Hugenotten so benannten französischen Straße bis zur Ecke Oberwaldstraße und wenden uns nach links. Unübersehbar regiert hier der Mammon, sei es in Gestalt von Banken oder der berühmten Konfektionshäuser. Besonders eindrucksvoll die langgestreckte prächtige Fassade des Konfektionshauses Valentin Mannheimer. Mannheimer gehörte vor 80 Jahren zu den Begründern des hiesigen Konfektionsviertels. Heute ist die Firma eine der weltweit größten in der Damen- und Kinderkonfektion. Größten Anteil daran haben ungezählte Berliner Heimarbeiterinnen, die zu meist kümmerlichem Lohn und bis tief in die Nacht zu Hause die zugeschnittenen Stoffteile zu Kleidungsstücken verarbeiten. Die Straße öffnet sich zum Hausvogteiplatz mit seiner eigenwilligen Form, die der einstigen Bastion 3 des Festungswalls geschuldet ist. Auf der Nordseite ließ Friedrich der Große Mitte des 18. Jahrhunderts Hofgerichte und Gefängnis der Hausvogtei einrichten. In den vergangenen Jahrzehnten wurde viel der alten Bebauung, die noch Wohnen und Gewerbe verband, zugunsten der staatlichen Konfektionshäuser geopfert. Man stelle sich in die Mitte des Platzes an den Springbrunnen und lasse den Blick rundum schweifen. Steinerner Stolz über das Erreichte, sei es das Konfektionshaus am Bullenwinkel am Beginn der Taubenstraße oder gegenüber Hausvogteiplatz 12, an dem weithin sichtbar eine große Uhr mit Strahlenkranz davon kündet, dass Zeit Geld sei. Nun, sie erinnert uns auch an die fortgeschrittene Stunde. Hier soll es einstweilen genug sein. Von hier weg bringt uns neben der elektrischen seit kurzem die Untergrundbahn, für deren Bau vor einigen Jahren der ganze Platz aufgerissen wurde, weshalb auf der neuen Platzanlage noch wenig Baumschatten zu genießen ist. Die Zentrumslinie fährt zum nahegelegenen Spittelmarkt mit reichhaltigem Straßenbahnanschluss oder in Richtung Westen zum Potsdamer Platz und weiter nach Charlottenburg oder nach Osten zur Warschauer Brücke an der Oberspree. Spaziergang 2. Stadterweiterung des Mittelalters und des Barock, von der Nikolaikirche bis zum Oranienburger Tor. Wir beginnen wieder an der Nikolaikirche, folgen aber diesmal der Poststraße nach Norden bis zur Königstraße. Wir überqueren die quirlige Einkaufsstraße, auf der die Straßenbahnen dicht an dicht vorbeischießen. Bedeutend für den Verkehr war die Straße aber schon lange vor den Straßenbahnen, denn sie war die wichtigste überregionale Verbindung in Richtung Nordosten und führte schon im Mittelalter zum Oderberger Tor. Von dort wurden die Salzheringe der Ostsee von Stettin nach Oderberg auf dem Wasser und sodann auf dem Landweg in die hungrige Stadt gebracht. Das geht heute bedeutend schneller mit der Eisenbahn. Die eng bebaute Altstadt auf der anderen Seite der Straße geht auf die erste Stadterweiterung Berlins nur wenige Jahrzehnte nach der Gründung zurück. Ausweis des Erfolgs der Menschen anzog. Berlin profitierte davon zunächst besonders, denn die Schwesterstadt Köln war von reichlich sumpfigem Gelände umgeben, was dem Expansionshunger Grenzen setzte. Hier kann man sich auf einigen engen, alten Straßen der Illusion hingeben, die Zeit verrinne gemächlich wie ehedem. Denn zwischen König- und Kaiser-Wilhelm-Straße wirkt Berlin noch wie die Bürgerstadt aus dem 19. Jahrhundert. Überblicken lässt sich das Ganze vom Rathausturm. Er besitzt die größte Turmuhr der Welt. Der imposante Rotziegelbau stammt aus den 1860er Jahren. Die Großstadt überfällt uns spätestens an der Kaiser-Wilhelm-Straße wieder. Prächtige Gründerzeitfassaden, eindrucksvolle Portale und turmartige Aufbauten an den Eckhäusern schinden Eindruck. Noch vor nicht allzu langer Zeit endete die Straße diesseits der Spree, über die nur ein schmaler Steg hinüber in den Schlossbezirk führte. Aber der Verkehr forderte seinen Tribut. Jetzt fahren Automobile mit röhrender Hupe über den Fluss vorbei am Schloss und auf die Linden. Das befördert die Geschäfte auf der Kaiser-Wilhelm-Straße, beeinträchtigt das Flanieren aber gleichwohl. Wie so oft war der Verkehr ein willkommener Grund für die Baumaßnahme, weil damit einer Arme-Leute-Gegend nahe der Spree der Gar ausgemacht werden konnte. Ein weiteres, wirklich nicht von der Hand zu weisendes Argument war die bessere Belüftung der doch sehr eng bebauten Altstadt. Jetzt zieht man hier gern den Vergleich zu Pariser Boulevards, während manch einer spöttelt, damit lasse sich schwer vereinbaren, dass der Straßenzug in seiner Breite eher unschön zwischen 22 und 33 Meter schwankt. Am Neuen Markt macht die Straße noch dazu einen Knick, was aber die Marienkirche mit dem davor errichteten, höchst eindrucksvollen Lutherdenkmal mühelos überdeckt. Auch der Neue Markt wurde im Sinne der Reichsmetropole umgestaltet. Jahrhundertelang wichtiger Marktplatz, verlor er sein gewohntes Aussehen und ist heute ein großstädtischer, würdig gestalteter, allerdings auch viel weniger atmosphärischer Stadtplatz. Die Marktfunktion hat die Zentralmarkthalle ein Stück weiter übernommen. Früher gab es 20 Wochenmärkte in Berlin. Aber mit steigender Bevölkerungszahl und zunehmenden Problemen mit Hygiene und Gesundheitsgefährdung sah sich in den 1880er Jahren der Berliner Magistrat zum Handeln veranlasst. Die stürmische Entwicklung Berlins, die enorme Dichte der Bevölkerung, aber auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse über Krankheitsursachen und Vorsorgemaßnahmen dagegen, ließ die Stadtväter eine ganze Reihe von Maßnahmen ergreifen. Eine steht als steinerner Koloss am Alexanderplatz. 1886, nach 3 Jahren Bauzeit errichtet und mit eigenem Gleisanschluss versehen, bietet sie beiderseits der Kaiser-Wilhelm-Straße reichlich Platz für Klein- und Großhandel. 15 weitere dezentrale Markthallen versorgen die Bewohner der Stadtteile mit Lebensmitteln. Für einen Abstecher zum Alexanderplatz schlagen wir uns nach rechts Richtung Bahnhof. Das Bahnviadukt wurde hier übrigens auf dem frühen Festungswall errichtet, für die Stadtbahn zwischen Schlesischem Bahnhof und dem Bahnhof Charlottenburg. Derzeit geht es hier kaum weniger lärmend zu als bei den geschäftigen Markthallen, denn der Bahnhof wurde vergrößert, imposante Warenhäuser wurden errichtet und die Königskolonnaden aus friederizianischer Zeit, die einst die Brücke flankierten, die hier über den Festungsgraben führte, mussten weichen. Hier stoßen wir wieder auf die Königsstraße und dann sogleich auf den Alexanderplatz. Er geht ursprünglich auf eine Verkehrskreuzung unmittelbar vor den Toren der Stadt zurück, die sich zu einem wichtigen Knotenpunkt mauserte. Ursprünglich als Ochsenplatz, offizieller als Königstorplatz bekannt, wurde er 1805 zu Ehren des Berlin-Besuchers Zar Alexander I. umbenannt. Seither hat er sich sehr verändert und wird als wichtigster Verkehrsplatz Berlins betrachtet. Große Hotels, Theater und Vergnügungsetablissements ziehen Menschenmengen an, zahllose kleine Geschäfte und drei große Warenhäuser locken willige Käufer. Hinzu kommen die nahegelegenen Kasernen, Exerzierhallen und das Polizeipräsidium. Nur zwei stehen hier unerschütterlich und unbeeindruckt. Am Nordostrand des Platzes, in der Verlängerung der Königsstraße, die vor einigen Jahren neu erbaute Georgenkirche mit ihrem 105 Meter hohen Kirchturm und auf dem Platz selbst die Statue der Berolina. Mutter Berlin trägt Mauerkrone und Eichenlaubkranz, auf dem Kettenhemd die Berliner Amtskette. Die kupferne Allegorie auf Berlin, 5 Tonnen schwer, 7,5 Meter hoch auf 6¼ Meter Sockel, streckt großzügig ihre Hand aus, hoffentlich mit anderen Hintergedanken als das Warenhaus Tietz gleich dahinter. Wir wenden uns nach Norden zur Alexander, dann Münzstraße und erreichen das berüchtigte Scheunenviertel. Es entstand nach 1672, als wegen der Brandgefahr Holzscheunen in der Stadt verboten wurden. Die Berliner Patrizierfamilien, die vor der Stadt Landwirtschaft betrieben, verlegten die Scheunen hierher. Daraus wurde später eines der ärmlichsten und verrufensten Viertel der Stadt. Als der Zustrom nach Berlin derart anschwoll, dass aus schäbigen Scheunen und sandigen Wegen schäbige Gebäude und düstere Gassen wurden, in denen sich die Ärmsten der Armen ansiedelten. Oft waren das osteuropäische Juden, die vor der Verfolgung geflohen waren. Zum Elend tragen Institutionen wie das Frauenasyl bei, die die Not lindern sollen, aber gleichzeitig der Elendsprostitution Vorschub leisten, wozu rundherum einige Kasernen das ihrige beitragen. Mancher betrachtet das Scheunenviertel bereits als illustres Museum, denn tatsächlich wird hier seit einigen Jahren Veränderung erzwungen. Systematisch kauft der Magistrat Häuser auf, um sie dann abreißen zu lassen. Am Rand des Scheunenviertels entsteht ein großer Platz, der gerade in Bülow-Platz umbenannt wurde und für den einige der alten Gassen bereits weichen mussten. Andere erhalten höhere Bebauung, die Grundstückspreise steigen. Willkommener Anlass für die Aufwertung des Scheunenviertels ist der Ausbau der Zentrumslinie der Untergrundbahn, die vom Alexanderplatz hierher und dann weiter zum Bahnhof Nordring der Ringbahn führen soll. Geplant ist hier außerdem ein großes Arbeitertheater, die erste Volksbühne des Reiches. Einen gleichnamigen Verein gibt es längst. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, die einfachen Bevölkerungsschichten einer besseren Bildung zuzuführen. Insofern passt das Projekt in diese proletarische Gegend Berlins besonders gut. Unser Weg führt über die neue Schönhauser Straße vorbei an einfachen Geschäften und preiswerter Restauration. Sehenswert die sogenannte Kaffeeklappe der Nummer 13. Bei dem Neorenaissance-Bau von Alfred Messel mit gefälliger Fassadenbemalung handelt es sich um eins der Volkskaffeehäuser, die das einfache Volk dem Alkohol entwöhnen soll und gleichzeitig Speisehallen sind. Ein Stück weiter die altehrwürdige Rote Apotheke, die hier seit 1754 Arzneien und auch Mineralwasser feilbietet. Das Haus ist allerdings vor einigen Jahrzehnten neu gebaut worden. Der große Verkaufsraum beeindruckt durch die prachtvolle Ausstattung mit Deckengemälde und Holzvertäfelung. Rundherum wechseln sich alte, zweistöckige mit höhergeschossigen Häusern ab, wird das Straßenleben schnelllebiger. So manches Haus aber behauptet sich hier seit der Zeit des alten Fritz. Ein maßgeblicher Teil des Stadtlebens findet hier in den Höfen statt, die oft liebevoll begrünt sind. Kleingewerbe macht das Wirtschaftsleben vor allem aus, Handwerker, bescheidene Geschäfte und bodenständige Gastronomie. Die Geschäftsleute sind auf den schmalen Geldbeutel ihrer Kundschaft eingestellt, oft kann man hier sogar Ratenzahlung vereinbaren. Das gilt auch für das Kaufhaus Wertheim weiter rechts an der Ecke Sophienstraße, das eine ganz andere Klientel hat als das ungleich berühmte Wertheim am feinen Leipziger Platz. Es folgen noch die recht neuen Hackischen Höfe, eine Wohngewerbeanlage mit 8 Höfen. Der Kontrast zum Stadtlärm ist beträchtlich. Es fällt die Stille auf. Auch scheint die Zeit hier ein gemächlicheres Tempo anzulegen. Vor wenigen Jahren errichtet, verlegen die hackischen Höfe die gegenwärtig überaus populäre Gartenstadtbewegung, die vor die Tore der hektischen Großstadt locken soll, gewissermaßen mitten in den Trubel der Metropole. Und tatsächlich eröffnet sich bald nach Eintritt hinter der prächtigen Stuckfassade des Straßenbaus eine Oase der Ruhe. Im ersten und größten Hof setzt sich der Architekt August Endel zum Ziel, einen typischen Berliner Gewerbehof durch farbige Jugendstilgestaltung aufwendig aufzuwerten, schon weil er auch als Veranstaltungsort überzeugen soll. Außer Etagenfabriken gibt es hier die Neumannschen Festsäle sowie im Erdgeschoss ein sehr elegantes Weinrestaurant. Die folgenden Höfe sind einfacher gestaltet. Der zweite und dritte ebenfalls dem Gewerbe reserviert, das hier vom Kirschner bis zum Lebensmittelgroßhandel, von der Bankfiliale bis zum Möbelhändler, von der Stempelfabrik bis zur Butterhandlung reicht. Die 90 Wohnungen sind weiter hinten untergebracht, damit sie in wohltuender Ruhe vom Grün und der guten Luft der Nachbarschaft profitieren können, dem alten jüdischen Friedhof und dem Kirchhof der Sophiengemeinde. Was heute gebaut wird, sind meist anonyme Mietskasernen mit engen, dunklen Hinterhöfen, in denen die schlechte Luft steht. Davon heben sich die hackischen Höfe wohltuend ab, auch in Sachen Komfort. Entsprechend wohnt hier die gehobene Mittelschicht. Zurück zum Haupteingang gehen wir rechts zum hackischen Markt, Herz der Spandauer Vorstadt. Auch dieser Platz ging aus einer Bastion der alten Stadtbefestigung hervor und wurde auf Geheiß des Königs Mitte des 18. Jahrhunderts von General Hake bebaut. Die Spandauer Vorstadt existierte da bereits, sollte aber besser an die alte Stadt angebunden werden. Der Stadtbahnhof, erbaut 1878 bis 82 und trotz moderner Zweckbestimmung an die italienische Renaissance erinnernd, wurde nach der benachbarten Berliner Börse benannt. Hinter dem Bahnhof befindet sich außerdem die Garnisonskirche, die dem Mammon des Börsengeschäfts etwas entgegensetzen, vor allem aber den umliegenden Kaserneninsassen Treu und Redlichkeit nahebringen soll. Sie wurde nach einem verheerenden Brand erst vor kurzem wiederhergestellt. Von hier geht es mit Stadtbahn, Omnibus oder elektrischer in jede gewünschte Richtung. Tag 2. Das herrschaftliche Berlin. Fürstenspaziergang. Preußisches und kaiserliches Berlin zwischen Schloss und Brandenburger Tor. Nirgendwo anders als am Hohenzollernschloss in Berlins Mitte kann ein Fürstenspaziergang beginnen. Aber wo genau? Beginnen wir einen Steinwurf entfernt auf der Kurfürstenbrücke über die Spree, gleich neben dem Schloss, wo auf einem Postament hoch zu Ross der große Kurfürst Friedrich Wilhelm als antiker Feldherr beeindruckt. Die vielgerühmte Statue von Andreas Schlüter stammt aus dem Jahr 1696. Der große Kurfürst widmete sich dem Wiederaufbau des Landes nach dem verheerenden Dreißigjährigen Krieg und sein Sohn Friedrich I. schwang sich 1701 vom Kurfürsten zum preußischen König auf. Das aber verlangte nach einem standesgemäßen Schloss, weswegen das alte Renaissanceschloss aufwendig ausgebaut wurde. Die ältesten Reste sind von der Kurfürstenbrücke gut zu sehen, darunter der Grüne Hut, ein Rest der mittelalterlichen Stadtbefestigung Kölns. 5 Portale besitzt das Schloss. Links der Brücke, gegenüber Portal 1, der neue Marstall, 1901 fertiggestellt. Er bietet reichlich Platz nicht nur für Pferde, Kutschen und Equipagen, sondern auch für die Automobile, die der Kaiser seit einigen Jahren besitzt. Er hat sich lange gegen das neumodische Verkehrsmittel gewehrt und noch 1902 erklärt: Solange ich warme Pferde habe, besteige ich einen derartigen Stinkkarren nicht. Im Jahr darauf besann er sich jedoch. 3 Mercedes schaffte der Hof an. Zwischen Portal 1 und 2 plätschert der riesige Neptunbrunnen, den die Stadt dem Kaiser 1891 zum Geschenk machte. Die 4 Grazien auf dem Beckenrand, die für die 4 größten deutschen Flüsse Rhein, Elbe, Oder und Weichsel stehen, sind laut kundiger Volksmeinung die einzigen 4 Berlinerinnen, die den Rand halten können. Wir gehen weiter über den Schlossplatz an Portal 2 vorbei zur Südostecke, hinter der es auf die Schlossfreiheit geht. Früher standen hier, am Ufer zum Spreekanal, eine Reihe Bürgerhäuser dem kolossalen Schloss Portal 3 ehrfürchtig gegenüber. 1897 weihte der Kaiser hier das Nationaldenkmal ein, das seinem Großvater, dem Reichsgründer Wilhelm I., gewidmet ist. Nicht gekleckert, sondern geklotzt, wie der Berliner sagt, wurde auch beim dritten Schlossportal. Dem Severinsbogen in Rom nachgebildet, ist es das Hauptportal, über dem die markante Schlosskuppel thront, unter der sich die Kapelle befindet. Durch das Portal geht es in den Eosanderhof und von dort in den älteren Schlüterhof. Der Zutritt ist allerdings nicht immer möglich. Seitdem Anarchisten es auf gekrönte Häupter abgesehen haben, werden auch in Berlin Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Gehen wir zur Ecke an der Schlossbrücke und lassen den Blick auf uns wirken. Die städtebauliche Bedeutung des Schlosses lässt sich kaum überschätzen. Zum einen war es seit dem Ausbau um 1700 Fluchtpunkt der Stadtentwicklung, was vor allem an der Anlage des Lindenboulevards erkennbar ist, der von hier zum Brandenburger Tor führt. Zum anderen lässt sich hier am Lustgarten symbolisches Bauen nachvollziehen. Denn an den vier Seiten stehen eindrucksvolle Gebäude für die vier Säulen des preußischen Staats. Linker Hand, auf der anderen Seite der Schlossbrücke, das Zeughaus, Sitz des Militärs. Gegenüber der Dom für die protestantische Kirche, dazwischen das Museum für die Kultur und eben das Schloss als Symbol der Monarchie. Diese Quadratur erhebend im Blick spricht der Kaiser gern vom Balkon des Portals 4 zu seinem Volk im Lustgarten, das mitunter auch nur aus einigen Regimentern besteht. Den Dom ließ vor wenigen Jahren ebenfalls der Kaiser neu erbauen. Wir besuchen ihn später. Unser Gang geht nach links über die Schlossbrücke. Sie wurde 1822 bis 1824 nach einem Entwurf Karl Friedrich Schinkels errichtet. Die Figurengruppen zeigen ein Heldenleben inklusive Heldentod, der auf den Olymp führt. Von der Brücke treten wir auf die Linden, wie der Einheimische sagt, und dabei aus der vorzüglichsten Straße Berlins eine gemeine Piste macht. Dabei läuft man hier nicht, man promeniert die preußische Via Triumphalis entlang. Allerdings sieht sich der Flaneur in seinem Vergnügen erheblich beeinträchtigt, seitdem der Verkehr am Schloss vorbei in Richtung Alexanderstraße rollt und von Tag zu Tag zunimmt. Vor allem die ersten vier preußischen Könige prägten diesen Boulevard. Den Eindruck des 18. Jahrhunderts gibt fast nur noch der östliche Teil nahe dem Schloss wieder. Weiter westlich wurde in den letzten Jahrzehnten emsig abgerissen und neu gebaut. Im ersten Gebäude linker Hand residiert der Kommandant der Berliner Garnison. Gleich gegenüber dem Zeughaus, einst Waffenkammer des preußischen Militärs, seit der Gründung des Deutschen Reiches, Waffenmuseum mit Ruhmeshalle. Es ist neben dem Schloss der bedeutendste Barockbau der Stadt. Im großen Hof schuf Andreas Schlüter als Schlusssteine 22 Köpfe sterbender Krieger, beeindruckend eindringlich und nachdenklich stimmend, das Leid in den Gesichtern. Gleich nebenan im Kastanienwäldchen die tempelartige Königswache, erstes Gebäude nach der schmachvollen napoleonischen Besetzung. Das klassizistische Kronprinzenpalais gegenüber wurde immer wieder umgebaut und erhielt sein heutiges klassizistisches Gepräge Mitte des 19. Jahrhunderts. Nebenan das Prinzessinnenpalais, durch einen Schwibbogendurchgang verbunden. Im Kronprinzenpalais wurde der jetzige Kaiser geboren und nach dessen Regierungsantritt wohnte hier seine Mutter Viktoria. Meist aber stand es leer. Schon weil sie mit ihrem Sohn über Kreuz lag und sich lieber in ihren Witwensitz Friedrichshof im Taunus zurückzog. Heute wohnt hier wieder ein Kronprinz, des Kaisers ältester Sohn Friedrich Wilhelm mit Gemahlin Cäcilie. Längst ging der Blick über die mächtige Statue in der Mitte, da wo sich der Lindenboulevard zum Forum Fridericianum öffnet. Friedrich der Große ließ hier bauen, nachdem die Reste der Stadtbefestigungen abgetragen waren. Rechts die Friedrich-Wilhelm-Universität, die gerade ihr 100. Bestehen feiert. Derzeit wird geplant, das Gebäude mit Seitenflügel und einem rückseitigen Anbau zu vergrößern. Im Vorgarten der Universität die Denkmäler für die berühmten preußischen Brüder von Humboldt, Staatsmann und Universitätsgründer Wilhelm und Naturforscher Alexander. Gegenüber die Hofoper unter den Linden, Friedrichs erstes Bauprojekt gleich nach der Thronbesteigung 1740. Schon damals gerühmt, ist es bis heute der vielleicht wichtigste Kulturort unserer Stadt. Wenn auch nicht mehr original, da es 1843 abbrannte. Der Platz am Opernhaus wurde kürzlich in Franz-Josef-Platz umbenannt, anlässlich des 80. Geburtstags des Kaisers von Österreich. Darauf die Statue der Kaiserin Auguste. In der hinteren Ecke des Platzes die Hedwigskirche, die Friedrich dem römischen Pantheon nachbilden ließ. Der Bau einer katholischen Pfarrkirche in einer protestantischen Hauptstadt, noch dazu an so prominenter Stelle, darf bis heute als besonderer Ausdruck friedrichianischer Toleranz gelten. Beherrschendes Gebäude am hübsch begrünten Franz-Josef-Platz aber ist die Königliche Bibliothek aus dem Jahr 1780. Die Bibliothek ist mit über 1,3 Millionen Büchern die größte des deutschen Sprachraums. Die geistige Nahrung ist aber derart im Wachsen begriffen, dass die Bücher bald umziehen müssen. Neben der Universität lässt der Kaiser gerade eine neue Bibliothek errichten. Die Kommode, wie die Berliner das alte Gebäude liebevoll despektierlich nennen, soll dann der Universität zugeschlagen werden. Der Neubau aber, das ist bereits sichtbar, wird mit 170 Metern Länge und 107 Metern Breite einer der größten Berlins. Fast unterschlagen hätten wir ein Gebäude, das sich zwar stattlich, aber auch ein wenig unpassend zwischen Kirche und Bibliothek ausdehnt. Das Gebäude der Dresdner Bank zollt an diesem herrschaftlichen Ort dem Kommerz Rechnung. Immerhin wählte der Architekt Ludwig Heim die Form eines italienischen Renaissance-Palastes. Wir entfernen uns für einen Abstecher von den Linden, um den Gendarmenmarkt zu betrachten, dessen Aussehen ebenfalls auf Friedrich den Großen zurückgeht. Im Wettbewerb um den schönsten Platz der Reichshauptstadt rangiert er weit vorn. Während das Lindenforum wegen der langen Entstehungszeit und mehrmaliger Umplanungen eigenwillig und alles andere als nach barocker Achsensymmetrie geriet, kommt der Gendarmenmarkt akkurat spätbarock daher. Die Zwillingsbauten französischer und deutscher Dom ließ der König als reine Schmuckbauten errichten. Die eigentlichen Kirchen der deutschen und der französischen Hugenottengemeinde dahinter gab es bereits. Vor dem nach griechischem Vorbild erbauten Schinkelschen Schauspielhaus, Ersatz für das Nationaltheater des Architekten Langhans, das 1817 abbrannte, das Denkmal Schillers. Zurück auf den Linden promenieren wir über den begrünten Mittelstreifen. Links folgt alsbald die prachtvolle russische Gesandtschaft, in der, wenn er Berlin besucht, der Zar logiert, ein angeheirateter Cousin des Kaisers. Vorbei an eindrucksvollen Hotels und Bürogebäuden erreichen wir das Brandenburger Tor, das bereits weiß zwischen den Linden aufblitzte. Gebaut Ende des 18. Jahrhunderts, hat es als einziges Stadttor die Auswucherungen der Stadt überlebt. Nicht nur, weil es das Schönste ist, sondern auch wegen der historischen Bedeutung wurde es verschont. Als Napoleon 1806 Berlin eroberte, marschierten hier die siegreichen Truppen hindurch. Betritt man die Stadt durch das Brandenburger Tor, durchschreitet man ein nach dem Vorbild der Athener Propyläen errichtetes Prachtportal, schaut den schönsten Boulevard der Stadt in Richtung Schloss, wo mit Portal 3 der römischen Antike gehuldigt wurde. Vor einigen Jahren gab es Pläne, das Tor freizustellen. Daraus wurde aber nichts. Trotzdem hat sich in den vergangenen Jahrzehnten viel verändert. Wie rüde mit großer Baukunst umgegangen wird, erweist sich am luxuriösen Hotel Adlon gleich links. Es nimmt überaus klobig den Raum zweier früherer Palais ein, von denen eins bis heute gerühmt wird. Das Palais Rädern, dem Schinkel meisterhaft ein klassizistisches Aussehen gegeben hatte. Aber der Mammon obsiegte auch hier. Und dass der Kaiser das Hotel häufig mit seiner Anwesenheit beehrt, sieht man als Rechtfertigung für die böse Tat. Aber auch andere Gebäude des Platzes lohnen einen Blick. Rechts neben dem Adlon Palais Arnim-Beutzenburg, das seit einigen Jahren die Preußische Akademie der Künste beherbergt. Sodann das Palais Blücher, jenes Feldmarschalls, der nach dem Sieg über Napoleon die entführte Quadriga zurückholte. Die Berliner kennen seither den Begriff Retourkutsche. Gleich rechts neben dem Tor wohnt ein Berliner Original, dessen Kunst beim Kaiser wenig Gefallen findet, der Maler Max Liebermann. Auf der anderen Platzseite das Gebäude der französischen Gesandtschaft, die hier schon seit einem halben Jahrhundert residiert. Gehen wir also durch das Tor, was gemeinhin als erhebendes Gefühl beschrieben wird. Der mittlere, etwas breitere Durchgang ist allerdings für die kaiserliche Familie reserviert. Auf der anderen Seite des Tores ging es einst zur herrschaftlichen Jagd in den Tiergarten. Der ist heute eine erholsame Zuflucht der großstadtgebeutelten Berliner. Friedrich der Große ließ den Tiergarten in einen Park umwandeln. Die elektrische fährt von hier in Richtung Charlottenburg, Potsdamer Platz oder am Reichstag vorbei bzw. zurück in die Stadt. Auch Doppeldecker-Omnibusse sind verfügbar. Empfehlenswert ist auch eine Kutschfahrt durch den Tiergarten. Politikerspaziergang. Vom Reichstag durch die Wilhelmstraße zum preußischen Herrenhaus. Am Königsplatz stehend, vor dem Reichstag, muss man nicht nur des Platznamens wegen auf die Herrschenden zurückkommen. Der Kaiser hat aus seinem Widerwillen gegen das Parlament nie einen Hehl gemacht. Seine Bezeichnung Reichsaffenhaus oder Schwatzbude sind längst sprichwörtlich. Man könnte sagen, dass er ja schon von Berufs wegen die Institution ablehnen muss. Das Reichstagsgebäude wurde 1894 eröffnet, 10 Jahre nach der Grundsteinlegung im exklusiven Alsenviertel vor den einstigen Toren der Stadt. Es wird begrenzt von der Spree mit dem dahinterliegenden eindrucksvollen Lehrter Bahnhof, dem Tiergarten und den Ausläufern der alten Stadt im Osten. Im 19. Jahrhundert gestaltete Lenné den Königsplatz als schmucke Anlage mit dem Kroll'schen Etablissement auf der einen und dem Radschinski-Palais auf der anderen Seite. Letzteres wurde für den Reichstag abgerissen. Nach der Reichsgründung 1871 dauerte es eine Weile, bis man sich auf das Gebäude verständigt hatte, das schließlich der Kaiser als Gipfel der Geschmacklosigkeit bezeichnete. Schneller errichtet war die Siegessäule auf dem Königsplatz, in Erinnerung an die 3 Einigungskriege gegen Dänemark, Österreich und Frankreich, deren Ergebnis die Reichsgründung war, und der Aufstieg des preußischen Königs zum deutschen Kaiser. Hoch oben thront Siegesgöttin Victoria, von den Berlinern Goldelse genannt. Die Siegessäule wurde am 2. September 1873 eingeweiht, 3. Jahrestag der Schlacht von Sedan. An ihr prangen vergoldete Kanonenrohre, Kriegsbeute besagter Feldzüge. So mancher Berliner weiß zu berichten, man habe damals gar nicht genug Kanonen erbeutet, weshalb einige Holzattrappen gefertigt und vergoldet wurden. Nicht ohne Grund wurde der Siegessäule noch ein Denkmal zur Seite gestellt, das riesige Bismarck-Denkmal, für das der gesamte Platz umgestaltet werden musste. 1901 eingeweiht, ehrt es den Reichsgründer und Kanzler als 15 Meter hoch aufragenden Heros in Bronze, sekundiert von Siegfried, Germania, Sibylle und Atlas, und ist ein Pendant zum Nationaldenkmal vor dem Schloss. Die politische Symbolik setzt sich fort. Die 4 Ecksteinmassive des Reichstags verweisen auf die 4 deutschen Königreiche Preußen, Bayern, Sachsen und Württemberg, deren Wappen auch das Eingangsportal zieren. Darunter und kleiner die Wappen der übrigen deutschen Länder. Überaus üppig der Figurenschmuck an der Fassade, aber hoch über dem Portal fehlt etwas. Dort sollte eigentlich längst die Inschrift »Dem deutschen Volke« prangen. Das aber wusste angeblich der Kaiser zu verhindern. Die rechteckige Kuppel aus grünem Glas ist mit über 74 Meter höher als die des Schlosses und ein Meisterstück moderner deutscher Ingenieurskunst. Darunter der zur besseren Akustik holzgetäfelte Plenarsaal von 650 Quadratmetern Fläche. Das Gebäude zog viel Kritik auf sich. Böse Zungen nannten es Leichenwagen erster Klasse oder schlecht imitierte Augsburger Truhe. Dabei sollte es doch die Kuppel der Nation sein. Schließlich errang der Reichstag einigen Anteil an der nicht geringen Aufgabe, im ersten deutschen Nationalstaat die vielen deutschen Landschaften und Gesinnungen zusammenzubringen. Und das prachtvolle Äußere war vor allem von den kaiserfernen Abgeordneten gewollt, um das Parlament mit seinem Gehäuse würdig aufzuwerten. Der rheinhessische Architekt Paul Wallot schuf den sogenannten Reichsstil, schon um eine geografisch-politische Wertung zu vermeiden, also etwa bayerisch-barock, preußisch-klassizistisch oder rheinisch-gotisch. Wir nehmen den Weg über die Siegesallee, die von der Siegessäule schnurgerade nach Süden verläuft, bis zur Charlottenburger Chaussee. Die Siegesallee ist noch bedeutend länger. Sie führt durch den Tiergarten bis zum Kemperplatz am Südrand des großen Parks. Die Berliner nennen sie Neue Invalidenstraße oder Puppenallee. Ihr Figurenschmuck wurde 1901 fertiggestellt. Er gilt als Herzensprojekt des Kaisers, der damit vor allem seine Familie ehrte. In chronologischer Folge dürfen 32 Figurengruppen bewundert werden, die aus jeweils einem Fürsten, zwei Assistenzfiguren und einer steinernen Bank bestehen. Das einzige Frauenzimmer ist die hohenzollerische Stammmutter Elisabeth, die in Gruppe 15 auf einem Relief abgebildet ist. Ansonsten ist ausschließlich das starke Geschlecht vertreten. Wir folgen der Siegesallee nur ein Stück und passieren daher nur die Skulpturengruppen vierer Markgrafen der Askanier rechter Hand, denen drei Preußenkönige und Kaiser Wilhelm I. gegenüberstehen. An der kreuzenden Charlottenburger Chaussee, die vom Brandenburger Tor in westlicher Richtung durch den Tiergarten zum Charlottenburger Tor führt, wenden wir uns nach links und genießen noch ein wenig die vorstädtische Ruhe. Hier am Platz vor dem Tor stehen die Denkmäler für des Kaisers Eltern, die in Kunst und anderen Dingen entschieden progressiver als ihr Sohn waren. Der Platz vor dem Brandenburger Tor könnte ebenso gut Platz des 18. März heißen. Denn hier kamen viele der Revolutionäre von 1848 zu Tode, die als Märzgefallene in die Geschichte eingingen. Weil politische Versammlungen innerhalb der Stadtmauern untersagt waren, versammelte man sich vor den Toren der Stadt. So mag ein aufmerksamer Politiker ins Nachdenken gekommen sein, wenn er schließlich den Pariser Platz überquert, das Hotel Adlon passiert und rechts in die Wilhelmstraße einschwenkt, wo gleich neben dem Hotel, in einem langgestreckten zweistöckigen Gebäude mit Säulenportikus, die Gesandtschaft des Königreiches Großbritanniens logiert. Im früheren Wohnhaus des Eisenbahnkönigs Strausberg, das bis heute für Luxus und technische Raffinesse berühmt ist. Die Wilhelmstraße. Sie ist im Ausland synonym für die deutsche Reichsregierung. Die Pariser Blätter verweisen auf La Wilhelmstraße, wenn in der Reichshauptstadt Entscheidungen getroffen werden, denn hier versammeln sich auf einem vergleichsweise kurzen Stück die meisten Ministerien des Reiches. Entsprechend das Flair. Würdevoll, gepflegt, aber trotz der Sauberkeit auch ein wenig angestaubt. Zylinderhüte dominieren das Bild und große schwarze Automobile oder Equipagen mit livrierten Kutschern. Entscheidungsmeile war die Wilhelmstraße aber schon vor der Reichsgründung, seit im frühen 19. Jahrhundert nach und nach Adelspaläs zu preußischen Ministerien wurden. Dass hier am Stadtrand Adelsfamilien residierten, ist auch der Grund für die Ministergärten, die hinter den Palais an die frühere Stadtmauer an der Königgrätzer Straße grenzen. Benannt ist die Wilhelmstraße übrigens nach Friedrich Wilhelm I., dem Soldatenkönig. Ihre Karriere als Regierungsmeile begann bereits 1799, als der König für seinen Großkanzler und Justizminister ein Palais erwerben ließ. Später ging man planmäßig daran, aus der höchst vorzeigbaren Straße eine Regierungsmeile zu machen und die eine oder andere Fassade architektonisch aufzuhübschen. Mit der Reichsgründung stieg der Platzbedarf abermals, so dass Bestehendes erweitert und Neues hinzugefügt wurde. Wir passieren nacheinander das Ministerium des Königlichen Hauses, das Reichsministerium des Inneren und das Auswärtige Amt sowie links nach der italienischen Gesandtschaft Justizministerium, Zivilkabinett, Staatsministerium und Reichskolonialamt. Dann folgt auf dieser linken Seite das Palais des Prinzen Friedrich Leopold. Herz der Regierungsstraße ist, schräg gegenüber, selbstverständlich das Palais des Reichskanzlers, der im vormaligen Palais Radziwill in einem imposanten Bau mit großem Ehrenhof residiert. Weiter unten noch das Ministerium für öffentliche Arbeiten sowie in der benachbarten Vossstraße das Reichsjustizamt sowie das Reichsschatzamt an der Ecke zum Wilhelmplatz. Nicht nur die gediegenen früheren Adelsdomizile tragen zur würdigen Atmosphäre der Wilhelmstraße bei, auch der Wilhelmplatz gegenüber dem Eingang zur Vossstraße ist ein echtes Schmuckstück. Mit verschwenderischer Pracht bepflanzt und von den Statuen preußischer Generäle aus friderizianischer Zeit bewehrt, wird er von weiteren eindrucksvollen Gebäuden umschlossen. Mit der Würdigkeit hat es allerdings auch eine recht nüchterne Bewandtnis. Von quirlig-städtischer Atmosphäre mit abwechslungsvollem Straßenleben und Cafés im Außenbereich, wie sie für Berlin so typisch sind, ist hier keine Spur. Das eindrucksvollste Gebäude des Platzes aber, das Grand Hotel Kaiserhof, macht den Mangel ein wenig wett. Als es vor einigen Jahrzehnten gebaut wurde, musste ein ganzes Häuserkarree weichen. Dafür aber wurde es außer luxuriös auch sehr modern. Als erstes Hotel erhielten seine Zimmer Strom, Telefon und Badezimmer, so dass es bis zur Eröffnung des Adlon unangefochten das beste Haus der Stadt war. Wir setzen unseren politischen Spaziergang fort und kommen zur Ecke Leipziger Straße, die bei den Berlinern als Kaufstraße rangiert, weil hier die großen Kaufhäuser ihren Sitz haben. Die kümmern uns einstweilen nicht, stattdessen werfen wir einen Blick auf das riesige Gebäude des preußischen Kriegsministeriums in der Leipziger Straße. Gleich daneben, auf einem Grundstück, das zur Hälfte das des alten Reichstagsprovisoriums war, das preußische Herrenhaus, als eindrucksvoller Dreiflügelbau mit großem Ehrenhof 1904 fertiggestellt. Es ist die erste der beiden Kammern des preußischen Parlaments und umfasst erbliche und ernannte Mitglieder, während das Abgeordnetenhaus die gewählten Volksvertreter aufnimmt. Das Abgeordnetenhaus wurde auf der anderen Seite des tiefen Grundstücks gebaut und hat seinen Eingang in der Prinz-Albrecht-Straße. Der Blick geht weiter zum belebten Leipziger und zum Potsdamer Platz, aber wir beenden unseren Politikerspaziergang hier. Zahlreiche Linien der elektrischen bieten sich zur Weiterfahrt an. Tag 3. Das neue Berlin. Vom Prenzlauer Tor zum Zentralvieh- und Schlachthof. Ein Spaziergang ins neue Berlin muss fast zwangsläufig an einem der früheren Stadttore beginnen, die allerdings mit Ausnahme des Brandenburger Tores vor einigen Jahrzehnten allesamt abgerissen wurden. Am Übergang der Prenzlauer Straße zur Prenzlauer Allee, an der Ecke Lothringer Straße, stand einst das Prenzlauer Tor. Gleich dahinter geht es für Berliner Verhältnisse steil bergauf zum Windmühlenberg. Friedrich der Große ließ hier Windmühlen errichten, deren letzte vor wenigen Jahren abbrannte. Ländlich geht es nicht mehr zu. Eher gleich die Gegend einer Vorstadt, der man bei der Verstädterung regelrecht zusehen kann. Die Friedhofsmauer rechter Hand ist gleichzeitig die Stadtmauer. Gegenüber wird gerade die Hauptverwaltung der Firma Aschinger fertiggestellt, die seit einigen Jahren die Stadt mit Schnellrestaurants beglückt. Das Geschäftsmodell floriert. Wo kann man sonst ohne lange Wartezeiten in Windeseile eine vollwertige Mahlzeit zu sich nehmen und das zu günstigen Preisen? Ein Stück bergan residiert heute ein weiteres gastronomisches Schwergewicht, die Bötzow-Brauerei. Seit die Familie, die die königlichen Windmühlen übernahm, sich vom Mahlen auf die Veredelung des Getreides verlegte, ist die Brauerei stetig gewachsen. Die Familie ist so reich und wichtig geworden, dass sie die Immanuelkirche stiftete, deren Spitzturm an der Prenzlauer Allee zu sehen ist. Zugänglich für uns ist der Biergarten mit eindrucksvollem Portal und 6000 Plätzen der größte der Stadt. Wir passieren noch viele weitere Brauereien mit Schankgärten, denn der Windmühlenberg ist seit Jahrzehnten der Berliner Brauereibezirk schlechthin. Ihre Ansiedlung hier wurde steuerlich gefördert. Außerdem bot die Anhöhe die Möglichkeit, zur Kühlung Tiefkeller zu graben, was anderswo in Berlin wegen des feuchten Untergrunds schwierig ist. Außerdem liefern Tiefbrunnen bestes Brauwasser. Gehen wir die Saarbrücker Straße entlang und passieren die Königstadtbrauerei, deren Anwesen inzwischen bis zum Sehnefelder Platz reicht, von dem aus die Besiedlung der Gegend begann. Solange es hier noch ländlich-bäuerlich zuging, vergnügten sich die Berliner an den Sonntagen mit Ausflügen, weswegen Ausflugsgärten mit Schankbetrieb entstanden. Mitte des 19. Jahrhunderts begann hier vor den nördlichen Stadttoren die Bautätigkeit, weil die Stadt zu eng geworden war. Gebaut wurde zunächst entlang der alten Landstraße, hier am Platz die Schönhauser Allee. 1859 erstellte ein weitsichtiger Mann namens James Hobrecht einen Entwicklungsplan für Berlin. Er sah für den früheren Windmühlenberg städtische Entwicklung vor und plante die Erweiterung Berlins überaus großzügig. Damals hielten ihn viele für größenwahnsinnig. Heute muss man Hobrecht für den Maßstab des Denkens und Planens dankbar sein. Auf der gegenüberliegenden Seite des Sehnefelder Platzes residiert mit Pfeffer eine weitere Brauerei mit Biergarten. Wir wenden uns nach rechts, vorbei am Denkmal für Alois Sehnefelder, der die für den Buchdruck so wichtige Lithografie erfand. Wir nehmen die Weißenburger Straße bergan, an der zweiten Ecke geht es rechts durch die Belforter Straße zum Wasserturm, Wahrzeichen der Gegend. Auch dies ist ein Stück neues Berlin, denn ab 1856 wurde ein Großteil Berlins mittels natürlichen Gefälles aus dem hiesigen Rheinwasserbassin mit frischem Trinkwasser versorgt. Zuvor hatte jedes Berliner Haus einen eigenen Brunnen, fortan aber entnahm man der Spree vor dem Eintritt ins Stadtgebiet Trinkwasser, das gefiltert und hierher gepumpt wurde. Später kam das Wasser aus dem Tegeler See, inzwischen gar vom fernen Müggelsee. Als Reservoir errichtete man den Wasserturm, der vor einigen Jahren aufgestockt wurde. Nirgendwo in Deutschland findet sich ein moderneres Trinkwassersystem. Wir umrunden das Areal und gehen auf der Treskowstraße zum Wörtherplatz. Das kleine Viertel wird auch Generalsviertel genannt, weil hier höhere Militärränge umliegender Garnisonen mit ihren Familien recht gediegen wohnen. Im Haus Weißenburger Ecke Wörtherplatz wohnt allerdings eine bescheidene, gleichwohl von vielen hochgeehrte Künstlerin, Käthe Kollwitz, deren Arbeiten für den Kaiser in die Kategorie Rinnsteinkunst fallen. Wir passieren den gärtnerisch gepflegten Platz und entdecken linker Hand ein Tor mit Davidstern, das auf den sogenannten Judengang führt. Er führt zu einem Hintereingang des angrenzenden jüdischen Friedhofs. Zu den verdienten Persönlichkeiten, die dort begraben wurden, zählen der berühmte Komponist Giacomo Meyerbeer und der nicht minder bekannte Zeitungsverleger Leopold Ullstein. An der nächsten Straßenecke stoßen wir auf ein großes Areal, das wir links umrunden. Es ist die Schultheiß-Brauerei. Weit mehr als eine halbe Million Hektoliter Lagerbier werden hier jährlich produziert. Entsprechend rege der Bierkutscherverkehr über die Schönhauser Allee und die Oderberger Straße hinunter zum Güterverladeplatz der Nordbahn. Es liegt auf der Hand. Bei wachsender Stadtbevölkerung steigt auch der Bierdurst. An der Ecke zur Schönhauser Allee lockt der große Schankgarten. Wir überqueren die Allee, die mitsamt dem Berliner Norden längst durch eine Untergrundbahn aufgewertet und besser ans Zentrum angeschlossen werden sollte, was durch allerlei Streiterei lange vereitelt wurde. Nunmehr ist die Strecke aber in Bau, kommt allerdings recht spät, weshalb der Norden den Anschluss an die dynamische Entwicklung im Rest der Stadt verloren hat. Wir passieren das Alleepflaster und inspizieren in der Oderberger Straße die große Volksbadeanstalt, die den Anwohnern ein Plus an Körperhygiene ermöglichen soll. Die meisten Wohnungen hier haben kein Badezimmer, weswegen man hier nicht nur im Renaissance-Ambiente stilvoll schwimmen, sondern auch auf mehreren Etagen Wannen und Brausebäder nehmen kann. Wir nehmen rechts die Kastanienallee. Durchaus passend lädt erneut ein Biergarten zur Einkehr. Der Pater ist Berlins ältester. An der Ecke Schönhauser bekamen einst die Berliner Brüder Skladanowski Ärger mit der Polizei, weil sie unerlaubt auf dem Dach herumturnten. Dass sie dabei die ersten lebenden Bilder auf Zelluloid banden, interessierte den Gesetzeshüter wenig. Später reüssierten die Skladanowskis mit den ersten Filmvorführungen. Wir überqueren die Kreuzung mit Bedacht und nehmen die Verlängerung der Kastanienallee, die nunmehr Pappelallee heißt. Rechter Hand erreichen wir den Friedhof der Freireligiösen Gemeinde. Er wurde 1848 eingerichtet, als rundherum noch kaum Bebauung vorhanden war. In den ersten Jahrzehnten konnte sich hier jeder beerdigen lassen, der kein Mitglied einer Kirchen- oder Synagogengemeinde war. Auch Selbstmörder fanden hier ihre letzte Ruhe. Inzwischen ist es die ausschließliche Grabstätte der Freireligiösen. Viele Vertreter der Arbeiterbewegung wurden hier beigesetzt, unvergessen die Beerdigung der Gewerkschafterin und Vorkämpferin für Frauenrechte Agnes Wabnitz 1894, die sich der politisch motivierten Einweisung ins Irrenhaus durch Selbstmord entzog. Ihre Beerdigung geriet zur eindrucksvollen Demonstration der proletarischen Klasse, und der Polizeibericht vermerkte säuerlich, es seien für die Wabnitz 80 Kränze mehr niedergelegt worden als zur Beerdigung des verstorbenen Kaisers Wilhelm I. Seit der Großen Kreuzung ist die Bebauung erkennbar lockerer. Weitgehend geschlossen ist sie bislang nur bis zur Danziger Straße. Die Mietshäuser sind weniger aufwendig gestaltet als in den breiten Ausfallstraßen. Abgesehen von schnell errichteten Spekulantenhäusern gibt es aber auch Wohnblocks von Baugenossenschaften, die mit begrünten Höfen und hellen Wohnungen den Fabrikarbeiterfamilien ebenso gesunden wie erschwinglichen Wohnraum bieten wollen. Über die Lüchener Straße erreichen wir den Helmholtzplatz, der auf dem Grund einer Ziegelei angelegt wurde, die der früheren Bebauung weiter stadteinwärts diente. Wir folgen der Raumer Straße bis zur Prenzlauer Allee und stoßen dort auf ein großes Areal öffentlicher Bauten. Als der Aufschwung Berlins so rasant wurde, dass die Verwaltung sich zum Bau einer Vielzahl öffentlicher Einrichtungen genötigt sah, gab es hier noch genügend Bauland. Also entstanden am Stadtrand ein großes Krankenhaus und als berlinweit verrufenste Einrichtung dieser Gegend das Obdachlosenasyl. Bis zu 5000 Bedürftige erhalten hier pro Tag ein Obdach und etwas zu essen. Hier kann man gelegentlich einen beleibten Herrn beim Zeichnen beobachten, Heinrich Zille, der in seinen Zeichnungen dem einfachen Milieu Würde verleiht, ohne ein Sozialromantiker zu sein. Wir gehen links ein Stück die Prenzlauer Allee entlang bis zur Brücke, die über die Eisenbahn führt. Diese Ringstrecke ist eine ungemein wichtige Versorgungs- und Transportader für Berlin und seine Nachbarstädte Charlottenburg, Schöneberg, Deutsch-Wilmersdorf, Lichtenberg und Rixdorf. Zunächst als Strecke für den Güterverkehr gedacht, wurde sie 1877 auch für den Personenverkehr in Betrieb genommen und später viergleisig ausgebaut. Der kleine, aber schmucke Ringbahnhof aus Backstein bringt uns zum Bahnsteig, wo wir ein Stück in Richtung Osten fahren, vorbei an der Gasanstalt, an Güteverladestationen bis zum Bahnhof Landsberger Allee, zum Zentralvieh- und Schlachthof. Dieses besondere Stück Stadt darf bei einem Gang durch das neue Berlin nicht fehlen, so roh und blutig es hier auch zugehen mag. Großstädte sind unersättlich. Nicht nur in ihrem Drang zu wachsen, sondern auch bei der täglichen Ernährung. Wie andere Großstädte musste auch Berlin vor einigen Jahrzehnten der Tatsache ins Auge sehen, dass mit dem enormen Wachstum Gesundheit und Hygiene auf der Strecke blieben. Eine Vielzahl an Maßnahmen wurden ergriffen, zentrale Trinkwasserversorgung, Bau von Markthallen, Volksbadeanstalten, Schulen, Krankenhäuser und ein leistungsfähiges Abwassersystem. Daneben wurde ein stadtweites Schlachtverbot erlassen, um die Stadtbevölkerung vor Gesundheitsgefährdungen durch schlechtes Fleisch zu schützen. Aufgrund von Lobbyismus und des Widerstands von Lokalpolitikern dauerte es aber noch bis 1881. Erst dann wurde der zentrale und einzige städtische Schlachthof eröffnet. Bereits Ende der 1880er Jahre musste er aber erweitert werden. Der Großstadthunger wuchs beständig. Der gesamte städtische Großbetrieb gilt als einer der größten und modernsten Schlachthöfe in ganz Europa. Wir beobachten vom Eingang her das geschäftige Treiben und gehen entlang der Außenmauer des riesigen Areals, wobei wir angesichts der Größe des Geländes und der Geräusche des Viehs vielleicht über den Wert von Tieren jenseits von Arbeit und Verzehr sinnieren sollten. An der Landsberger Allee besteht außer der Ringbahn Anschluss an die Berliner Straßenbahn. Ende der ersten CD. Ganz Berlin in 7 Tagen. Ein Zeitreiseführer in die Kaiserzeit von Bernd Ingmar Gutbellet. Ein Hörbuch von Auditorium Maximum, dem Hörbuchverlag der WBG. Gesprochen von Uwe Teschner. CD 2. Tag 4. Kultur in Berlin. Schloss, Dom und Königliche Museen. Auch dieser Spaziergang beginnt am Schloss. Hier wurden nicht nur einst die Entschlüsse gefasst, Berlin zu einer Kulturmetropole zu verwandeln, das Schloss beherbergt auch den Grundstock der Museen, die auf unserem Weg liegen. Seit ihrer Ankunft in Berlin Anfang des 15. Jahrhunderts sammelten die Hohenzollern allerlei Kunst, die aber im Schloss nur wenigen zugänglich waren. Der Begriff Kultur bezog sich ursprünglich vor allem auf Acker- und Gartenbau, wovon mit dem Lustgarten nur noch ein kleiner Rest übrig ist. Wohl seit dem ersten Schlossbau der Hohenzollern im 15. Jahrhundert gab es hier einen Schloss- und Küchengarten. Zu einem größeren barocken Lustgarten wurde das Gelände nach dem Dreißigjährigen Krieg unter dem großen Kurfürsten. Der Botaniker Elsholz richtete den ersten botanischen Garten der Stadt ein, der später nach Schöneberg und vor kurzem nach Dahlem verlegt wurde. Der Knauser und Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. ließ das Gelände in einen Exerzierplatz umwandeln. Friedrich Wilhelm III. Veranlasste, dass zumindest wieder Rasen ausgesät wurde. Steht deshalb hier sein Denkmal? Wir gehen zwischen zwei Fontänen hindurch zum Reiterstandbild des Königs und Gatten der Königin der Herzen, der früh verstorbenen Luise. Er steht hier seit 1871. Sein Urheber Albert Wolff schuf weitere Plastiken an dem Alten Museum, der Nationalgalerie und der Siegessäule. Der Lustgarten bildet die Klammer zwischen verschiedenen imposanten Gebäuden an seinen Seiten, deren neuestes, der Berliner Dom, seit seiner Einweihung viel Kritik auf sich gezogen hat. Es ist ein klassisch-wilhelminisches Gebäude, ganz recht nach dem Geschmack des Kaisers. Unter der mächtigen Hauptkuppel befindet sich die eigentliche Predigtkirche, die wir über die Freitreppe und eine offene Säulenhalle erreichen. Dort verweist die Bildsprache auf die Reformation, den Anteil der Hohenzollernfürsten daran sowie die preußische Besonderheit der unierten Kirche aus Lutheranern und Calvinisten. Im achteckigen Kirchenraum geht der Blick zur eindrucksvollen 75 Meter hohen, 33 Meter weiten Kuppel, auf deren Umgang 270 Stufen führen und einen großartigen Ausblick über die Stadt eröffnen. An die Predigtkirche schließt sich zur Kaiser-Wilhelm-Brücke hin eine kleine Tauf- und Traukirche an. Nicht zugänglich ist das prächtige kaiserliche Treppenhaus nebst amerikanischem Fahrstuhl, Zugang der kaiserlichen Familie zur Taufkirche bzw. zur Kaiserloge der Predigtkirche. Auf der Nordseite ist in einem apsisartigen Anbau die Denkmalskirche untergebracht, die dem Herrschergeschlecht der Hohenzollern huldigt. Hier beeindrucken Grabdenkmäler und Prunksärge. Zur eigentlichen Grablege der Hohenzollern geht es von hier in die Gruft, die sich weiträumig unter dem Dom erstreckt. 90 Sarkophage enthalten die sterblichen Überreste von Angehörigen der Herrscherfamilie seit dem 16. Jahrhundert. Doch wir trotzen der schnöden Vergänglichkeit, verlassen den Dom und durchqueren abermals den Lustgarten in Richtung Museum, in dem die Kunst der Endlichkeit etwas entgegenzusetzen vermag. Vor rund einem Jahrhundert begann im preußischen Königshaus die Überlegung zu reifen, für die königlichen Kunstsammlungen ein Museum zu errichten. Das aufstrebende Bürgertum wollte an den Kunstschätzen Anteil haben. Als erstes wurde 1830 das Alte Museum eröffnet. Der Entwurf für das Gebäude stammt von Schinkel, der damit ein würdiges Gegenüber des Schlosses schuf. Auf hohem Sockel errichtet, führt eine breite Freitreppe in eine breite Freihalle, getragen von 18 ionischen Säulen, obenauf wie Wächter der Kunst je ein preußischer Adler. Die Rückwand der Säulenhalle zieren, ebenso wie die Rotunde im Inneren, von Schinkel entworfene Fresken sowie Standbilder, die die Bildungsgeschichte der Menschheit darstellen. Im Gebäude gruppieren sich die Ausstellungsräume auf zwei Etagen um zwei Innenhöfe und die große Rotunde mit 20 korinthischen Säulen, zwischen denen erlesene Statuen aufgestellt sind. Die gesamte hohe Kunst wollte der König hier präsentiert sehen. Seit einigen Jahren ist die Skulpturensammlung der griechischen und römischen Antike hier untergebracht, denn zum alten Museum traten weitere. Hinter dem alten liegt das neue Museum. Beide sind durch einen Gang über die Museumsstraße verbunden, aber um des baulichen Eindrucks willen wählen wir den Weg durch die frische Luft. Wenden wir uns daher beim Verlassen des alten Museums nach rechts und umgehen das Gebäude zur Museumsstraße zur Eisernen Brücke, die gar nicht mehr aus Eisen, sondern aus Sandstein besteht, um die Straßenbahn tragen zu können. Rechts auf der anderen Straßenseite das nach griechischem Vorbild von Friedrich August Stüler erbaute neue Museum, mit dem Friedrich Wilhelm IV. Das väterliche Kulturwerk fortsetzte. 1855 eröffnet, beherbergt es die Sammlung der Gipsabgüsse der ägyptischen Altertümer und das Kupferstichkabinett. Bei aller äußerlichen Bescheidenheit entschied sich Stüler bei der Innenausstattung für allerlei Prachtvolles. Das Gebäude wurde nach dem damals neuesten Stand der Technik gebaut. Daher passend das Motiv des Zinkgussreliefs am Westgiebel, die Kunst unterweist Industrie und Kunstgewerbe. Ein Charakteristikum ist das Miteinander von Exponaten und Dekoration, die sich dabei gegenseitig nicht beengen. Das neue Museum wurde daher schon bald als Labyrinth der Symbolik und steinernes Kompendium der Kultur- und Kunstgeschichte bezeichnet. Solcher Art mit Vorarbeit konfrontiert, konnte sich Nachfolger Wilhelm I. schwerlich dem Museumsbau entziehen. Der Tempelbau der Nationalgalerie überragt die anderen Museen und erfüllt eine doppelte Funktion: Präsentation von Kunst der lange existierenden deutschen Kulturnation und Repräsentation der noch jungen Staatsnation. Vom Ausgang des neuen Museums ist es nur ein Katzensprung durch die kolonnadenumsäumte Gartenanlage des Kunsttempelbezirks mit Bäumen und Brunnen zur zweiflügeligen Freitreppe der Nationalgalerie, über der hoch zu Ross Friedrich Wilhelm IV. Thront. Schon vor der Reichsgründung war sie geplant als Nationalgalerie für deutsche Kunst. 1876 wurde sie schließlich eingeweiht. Die Inschrift über dem Portal proklamiert das Nationale. Das Giebelrelief zeigt passend Germania als Beschützerin der bildenden Künste. Im Inneren verweisen Wandgemälde auf die Nibelungensage, ein Bilderzyklus deckt die Stationen deutscher Geschichte von der Schlacht im Teutoburger Wald bis zu ihrer Vollendung in der Versailler Kaiserproklamation ab. Im Unterschied zu den beiden älteren Museen, die einem universellen Bildungs- und Menschheitsideal verpflichtet sind, soll hier also die deutsche Kunst der jungen deutschen Nation Identität liefern, mit Preußen als ihrer Schutzmacht. Hinter der Nationalgalerie befand sich bis vor kurzem das Pergamonmuseum in einem Interimsbau. Nunmehr entsteht ein größerer Neubau am Kupfergraben. Die Arbeiten am Neubau gestalten sich wegen des Untergrunds allerdings überaus schwierig. Aber die Erträge von Ausgrabungen brauchen mehr Platz. Die Pläne für den dreiflügeligen Monumentalbau im Stil des Neoklassizismus stammen vom kürzlich verstorbenen Architekten Alfred Messel. Vorbei an der Baustelle des neuen Pergamonmuseums am Kupfergraben gelangen wir zum einstweilen jüngsten Haus der Museumsinsel, das Kaiser-Friedrich-Museum. 1904 eingeweiht, bildet es den krönenden nordwestlichen Abschluss des Ensembles der königlichen Museen. Dem Patron des Hauses wurde mit dem Reiterstandbild auf der eigens neu erbauten Montbijou-Brücke ein Denkmal gesetzt. Die Initiative für den Bau stammt von Wilhelm Bode, inzwischen Generaldirektor der königlichen Museen, der ein Museum der Renaissance propagierte. Bode hat eine Skulpturen- und Gemäldesammlung aus Renaissance und Mittelalter aufgebaut, die auf die Bestände der kurfürstlichen Kunstkammer zurückgeht. Auch das Münzkabinett ist hier untergebracht. Äußerlich kommt das Gebäude aus schlesischem Sandstein nun allerdings im wilhelminischen Neubarock daher. Innen beeindrucken zunächst das imposante ovale Treppenhaus und die Kopie des Schlüterschen Reiterstandbilds vom großen Kurfürsten, dessen Original auf der Kurfürstenbrücke am Schloss wir bereits gesehen haben. Die Ausstellungsräume selbst gestaltete Bode in verschiedenen Stilen, um so dem Besucher die jeweilige Zeit nahezubringen. Dabei ergeben Gemälde, Skulpturen, Möbel, aber auch Altäre, Decken, Portale und Marmorböden im Zusammenklang ein stimmiges Bild. Weiter geht es über die Montbijou-Brücke zum gleichnamigen Park mit dem Königinschlösschen, das heute ebenfalls Museum ist. Mit etwas Glück findet sich ein offener Hintereingang, denn der eigentliche Zugang erfolgt über den Montbijou-Platz auf der anderen Seite des Parks. Die überaus hohenzollerisch gesinnten Museumsführer verweilen meist lange am Sterbesessel des alten Fritz aus Schloss Sanssouci. Allerdings ermüden die unendlichen Bestände an Porzellan und Gemälden, Büsten und Totenmasken doch sehr, und ein erholsamer Gang durch den schönen Park erscheint angezeigt. Bedauerlicherweise wird der Blick aufs Wasser durch eine Mauer behindert. Erwähnt sei, dass Berlin noch weitere Museen bietet. Aber ebenso, dass die elektrische der Oranienburger Straße oder vom nahen Bahnhof der Stadtbahn uns in verschiedene Richtungen bringt. Tag 5. Der feine Westen bei Berlin. Preußens reichste Stadt, Charlottenburg. Von Berlin aus gelangt man nach Charlottenburg am bequemsten mit der Hoch- und Untergrundbahn. Dieses modernste Stadtverkehrsmittel lässt noch dazu erkennen, womit man es im Fall Charlottenburgs zu tun hat. Mit der reichsten Stadt Preußens, die sich tapfer gegen die Reichshauptstadt behauptet. Den Charlottenburgern geht gegen den vornehmen Strich, dass sie mutmaßlich die längste Zeit unabhängig waren, weil zum Zweck der besseren Verwaltung und Entwicklung der Ballungsraum Berlin und Umgebung zu einer Einheit zusammengefasst werden soll. Die Untergrundbahn aber betont für alle Zeiten die Exklusivität des Berlin-Rivalen, denn während auf dem Berliner Teil die Streckenführung aus Kostengründen als Hochbahn ausgeführt wurde, bestand Charlottenburg auf einer Untergrundbahn. Also endet am Nollendorfplatz die Aussicht auf lange Reihen stolzer Mietshäuser und Behördenbauten, auf schattige Grünzüge und lautes Großstadttreiben, wenn die Bahn auf der Kleiststraße zwischen Jugendstilpilastern abwärts rattert und in einen dunklen Tunnel einfährt. Wem die Fahrt durch Tunnelröhren zu eintönig erscheint, dem sei die Fahrt mit Omnibus oder der bequemeren Straßenbahn empfohlen, die nicht minder verdeutlicht, dass zwischen Berlin und Charlottenburg mehr liegt als eine Stadtgrenze. Vom Brandenburger Tor aus geht es in direkter Strecke zunächst entlang der Charlottenburger Chaussee, die das Brandenburger mit dem Charlottenburger Tor verbindet, durch den Tiergarten. Auf der Fahrt queren wir Siegesallee, Kleinen Stern mit schöner Sichtachse rechter Hand zum Schloss Bellevue, Großen Stern und den Bahnhof Tiergarten der Stadtbahn. Das Charlottenburger Tor, ein Pfeilerbau mit seitlichen Kolonnaden, wurde erst vor wenigen Jahren als Pendant zum Brandenburger Tor errichtet und trägt zwei Bronzestandbilder. Links Stadtgründer Friedrich I. mit Szepter und Hermelin des ersten Preußenkönigs, rechts seine Gemahlin Sophie Charlotte mit einem Modell der Lietzenburg, später ihr zu Ehren ebenso Charlottenburg genannt wie die neu gegründete Stadt. Vorbei geht es noch an prächtigen Steinkandelabern, die die Brücke über den Landwehrkanal majestätisch flankieren, sodann am palastartigen Gebäude der Technischen Hochschule Charlottenburg. Die nunmehrige Berliner Straße macht am Knie einen Knick nach rechts, vorbei an parkähnlichen Gärten mit willenreicher Bürger. Wir fahren bis Wilhelmplatz und erkämpfen uns den Weg zum Ausgang. Um die Jahrhundertwende wurde kurz vor dem Platz das neue Rathaus errichtet. Wie das eben passierte Stadttor und andere Baulichkeiten zugleich, Charlottenburger Selbstvergewisserung und Signal an die Reichshauptstadt, man will um keinen Preis zum Bezirk eines vergrößerten Berlins degradiert werden. Respekt heischend der 89 Meter hohe Rathausturm, dessen Höhenmaß den Kaiser nachhaltig vergrätzt haben soll. Der Turm nimmt nämlich aus Richtung Berlin der weiter hinten folgenden, 40 Meter kleineren Kuppel des Charlottenburger Schlosses die Wirkung. Mit der Einweihung beging man 1905 das 200-jährige Stadtjubiläum. die Fassade beeindruckt mit aufwendiger Jugendstilornamentik. Wir nehmen die Kirchhofstraße nach Lietzow, wo die Ursprünge hiesiger Besiedlung liegen. Dass diese dörflich sind, lässt der alte Anger mit der neugotischen Kirche erkennen. Lietzow wurde 1213 von Spandauer Nonnen gegründet, Charlottenburg aber erst 1720 eingemeindet. Auf der anderen Seite das Gebäude der ersten Charlottenburger Berufsfeuerwehr. Das Löwendenkmal in den vorbildlich gepflegten Parkanlagen wurde 1875 für die Gefallenen der Einigungskriege errichtet. Prächtig die Villa Kogge aus dem Jahr 1864. Zweistöckig, spätklassizistisch, das Portal an der schmalen Straßenseite zum hübschen Garten, Terrasse und Balkon. Wir wenden uns nach links, passieren die älteste katholische Kirche Charlottenburgs, erbaut 1875, und nehmen die kurze Havelstraße zur Spree. Das gegenüberliegende Ufer ist kaum bebaut, jedoch kündigen einige Industrieanlagen mit Schornsteinen bereits vom industriellen Aufschwung. Wir passieren das einstige Vergnügungsetablissement Flora. Der Kaisersaal darin war der größte Festsaal des Reiches. Nunmehr wachsen auch hier Mietshäuser in den Himmel. Entlang des Ufers erreichen wir die Zugbrücke und dahinter den Schlosspark Charlottenburg. Zunächst geht es am erlesenen Schinkelpavillon entlang, erbaut als Sommerhaus für Friedrich Wilhelm III., dem nach italienischem Flair verlangte. Er dient heute zur Unterbringung eines Teils der königlichen Hofbibliothek. Sodann nehmen wir den Weg über den parkartigen Luisenplatz. Das Denkmal für Kaiser Friedrich III. Flankieren Apollo und Athene auf hohen Säulen. Gegenüber, am Marstall des Regiments Garde du Corps, ein alter Meilenstein. Genau eine preußische Meile entfernt ist das Berliner Schloss. 7,53 Kilometer. Dann erreichen wir am Ehrenhof den ältesten Teil des Schlosses. Das Mittelstück wurde 1695 bis 99 als kurfürstliches Lusthaus errichtet. Mit der Erhöhung zum Königtum 1701 wurde es für die nunmehrige Königin Sophie Charlotte zur barocken Dreiflügelanlage nach französischem Vorbild erweitert und durch den Kuppelturm nebst goldener Fortuna bekrönt. Der Park ist ein besonderes Kleinod. Der erste Barockpark auf deutschem Boden. Ein einzigartiges Gartendenkmal. Bis heute dient das Schloss dem Empfang hoher Gäste und als würdige Kulisse für Familienfeiern der kaiserlichen Familie. Sophie Charlotte starb 1705, weit vor ihrer Zeit, und der König benannte das Schloss in Charlottenburg um und gründete die gleichnamige Stadt. Vom Umfang her verdiente diese Siedlung diesen Titel noch nicht recht, selbst noch vor einem Jahrhundert zählte man nur wenige tausend Einwohner. Nunmehr aber hat Charlottenburg über 300.000 Einwohner. Damit ist es die 11. Stadt des Reiches. Gegenüber dem Ehrenhof, am Beginn der repräsentativen 60 Meter breiten Schlossstraße, steht das Standbild des Prinzen Albrecht, des verdienten Generals, links und rechts flankiert von den Stühlerschen Kasernenbauten. Sie sind ein würdiger Hüter der breiten Schlossstraße, auf deren grünem Mittelstreifen wir nach Süden flanieren. Vorbei geht es an herrschaftlichen Häusern mit gut gepflegten Vorgärten bis zum Sophie-Charlotte-Platz und weiter auf der Suarez-Straße zum Amtsgericht an der Kantstraße. Dieser Teil der Stadt ist erkennbar neu und großzügig angelegt, mit breiten Gehwegen und ansprechenden Turmaufbauten an den Straßenecken. Das glanzvollste Stück steht aber noch aus. Der Kurfürstendamm. Die Initiative für dessen Ausbau ging 1869 vom späteren Reichskanzler Fürst Bismarck aus, der eine bequeme Reitverbindung in den Grunewald wünschte. Nach der Reichsgründung strebte man höher, im Sinne einer Prachtstraße nach Pariser Vorbild, wohl aber mit einem Reitweg in der Mitte der Avenue. Schließlich wurde eine Straßenbreite von 53 Metern festgelegt und in den 1880er Jahren gebaut. Die Häuser entstanden ab den 1890er Jahren, aber so richtig in Fahrt geriet die Bauwut hier seit der Jahrhundertwende. Nur wenig Baulücken gibt es noch. Fast im gleichen Atemzug wandelte sich das Straßenbild des zunächst reinen Wohnboulevards zur exklusiven Geschäftsmeile. Die Wohnungen hier sind kaum noch als Mietswohnungen zu bezeichnen, so herrschaftlich geht's in ihnen zu. 15, 20 Zimmer sind keine Seltenheit, große Salons zur Straße hin mit erlesenen Interieurs. Auf der Straße sieht man fein gekleidete Kinder mit ihren Kindermädchen. Entlang an vorbildlich gepflegten Vorgärten geht es in Richtung Osten. Immer mehr Millionäre siedeln sich hier an. Dazu gesellen sich Gesandtschaften fremder Staaten. Zunehmend öffnen aber Geschäfte, zumal im östlichen Teil, und bereiten der hiesigen Behaglichkeit ebenso ein Ende wie die Herrenfahrer in ihren Automobilen. Diese sind hier in der Heimat der Geldaristokratie naturgemäß besonders häufig zu sehen. Viele Künstler, die mit ihrer Arbeit zu Geld gekommen sind, wohnen am oder beim Kurfürstendamm. Aber ebenso Kunstmäzene, deren Privatsammlungen mitunter sogar besichtigt werden können. Als sich 1899 die Berliner Künstlerschaft spaltete, in konservativ und modern, um es einfach zu machen, erhielt die sich abspaltende Berliner Sezession in Charlottenburg Asyl. Inzwischen residiert die Berliner Sezession mit ihrem Ausstellungshaus am Kurfürstendamm. Der neue Westen wurde stolzer Sitz der künstlerischen Avantgarde. Hier hat sich Berlins aktueller Ruf der Weltkunstmetropole gebildet. Der zurückgesetzten barocken Gebäudefront des Sezessionshauses ist ein Arkadengang vorgelagert. Neben den Ausstellungsräumen gibt es Gastronomie. Seit einigen Jahren enthält es auch ein Theater. An der mondänen Ecke Joachimsthaler Straße ist links am Hardenbergplatz der Stadtbahnhof Zoologischer Garten erkennbar. Aber wir streben dem Auguste-Victoria-Platz zu, ein Straßenknoten, der das Wachstum des Berliner Großraums illustriert und weiter befördert. Daneben ist dies der glanzvolle Höhepunkt des Neuen Westens, der mit einer imposanten Kirche Berlin in den Schatten stellt. Kein Kirchturm dort ist so hoch wie ihrer. 113 Meter hoch liegt die Spitze des Kreuzes über der Reichskrone auf dem Hauptturm. 1895 wurde der neugotische Sakralbau eingeweiht. In den Kirchenraum gelangt man durch eine Gedächtnishalle für Kaiser Wilhelm I., den Reichsgründer. Mosaik- und Reliefdarstellungen an den Wänden erinnern an das religiöse Leben des Herrschers. Im Kirchenraum wacht auf dem Hauptaltar die Jesusfigur des Bildhauers Fritz Schaper. Wir beenden unsere Erkundung ein Stück weiter am prächtigen japanischen oder Elefantentor mit der Möglichkeit, noch den Zoologischen Garten zu besuchen. Der Zoologische Garten wurde, aus einer königlichen Fasanerie zu Zeiten Friedrichs des Großen hervorgehend, 1844 für das Publikum geöffnet. Herauszuheben sind das indisch daherkommende Elefantenhaus, das ägyptisierende Straußenhaus oder das Blockhaus für Hirsche, jeweils im Stil der Herkunftsländer ihrer Bewohner gestaltet. Tag 6. Das rasende Berlin. Im Tempo der Metropole. Abgesehen von den Menschen und der Architektur wird das Erleben einer Stadt von ihrer Atmosphäre bestimmt. Fragen Sie einen Berliner nach der Atmosphäre Berlins im Unterschied zu früher und er wird Ihnen wahrscheinlich das Tempo nennen, das sich verändert hat und vielen eine Belastung ist. Deutschlandweit gilt Berlin als die nervöse Metropole schlechthin. Die größte Beanspruchung des modernen Menschen zielt nicht mehr aufs Physische, sondern die Psyche. Das kann zu einer überhöhten Reizbarkeit führen und im Großstadtalltag lässt sich die Symptomatik zuhauf ausmachen. Man leidet an der modernen Großstadt ebenso sehr, wie man sich an ihr labt. Unser Gang beginnt am Hackischen Markt, wo wir auf Lärm und Betriebsamkeit der Großstadt horchen. Hier staut sich der Verkehr, die elektrische bimmelt, Pferde wiehern, Kutscher fluchen. Auf älteren Abbildungen zeigt sich der Hackische Markt meist als geruhsamer Platz mit geordneten Verhältnissen. Heute brüllen uns die Reklametafeln an den Hausfassaden an. Die aus allen Seiten einfahrende Straßenbahn kreischt in den Schienen, auf der Stadtbahn pfeifen die Lokomotiven. Menschliche Stimmen machen nur einen kleinen Teil der Geräuschkulisse aus, übertönt von Maschinen. Am lautesten die quäkenden Hubsignale der Automobilisten. Unübersehbar, wie dicht an dicht hier gewohnt und gelebt wird, wie sich Geschäft an Geschäft reiht. Man sieht sofort die Tatsache illustriert, dass Berlin die am dichtesten besiedelte Stadt der Welt ist. Viele der Automobile stammen von den Gehrockträgern der nahegelegenen Börse am Spreeufer gegenüber vom Dom, deren Geschäft an der allgemeinen Beschleunigung unserer Zeit keinen geringen Anteil hat. Sie hat sich selbst rasant entwickelt. Vor der Reichsgründung besaß der Finanzplatz Berlin allenfalls provinzielle Bedeutung. Seither maß sich die Berliner Börse mit den anderen europäischen Metropolen, inzwischen mit New York. Die alte Börse stand am gegenüberliegenden Ufer, wo nunmehr der monumentale Dom aufragt. So kann der falsche Eindruck entstehen, der Glaube habe den Mammon übertrumpft, wo doch unübersehbar das Gegenteil der Fall ist. Die neue, 1859 bis 63 im Neorenaissance-Stil errichtet, hat hinter der säulenbewehrten Hauptfassade an der Spree zwei große Säle der Fondsbörse. Im Erweiterungsbau an der St. Wolfgangstraße liegt der Saal der Produktenbörse. Alles überaus prachtvoll. Das Kapital feiert sich und seine Potenz. Dort geht es also stets um sehr viel Geld. Und bei den Geschäften kommt es zumeist auch auf die Schnelligkeit an. In der Börse wird zudem eifrig telefoniert. Der Fernsprecher gilt als eine weitere Ingredienz der allgemeinen Beschleunigung. An die 200.000 private Telefonanschlüsse gibt es bereits. Entlang der Oranienburger Straße passieren wir linker Hand Schlosspark Montbijou sowie rechts die neue Synagoge. Beides auf ihre Art Oasen, die der Beschleunigung widersagen. Aber je näher wir der Ecke Artilleriestraße kommen, desto größer wird das Pferdeaufkommen. In Berlin leben zehntausende Pferde, von denen hier ein kleiner, aber bedeutender Teil sein Zuhause hat. Im kaiserlichen Postfuhramt, das neben der Synagoge prächtigste Gebäude der Straße. Im orientalischen Stil der Synagoge angepasst, ist er der wohl aufwendigste Berliner Behördenbau unserer Zeit. Der Berliner weiß auf die Frage nach dem nächsten Berliner Postamt zu antworten, immer dem Pferdeäppel nach. Hier am einstigen Heerweg in Richtung Festung Spandau residiert die Post seit rund zwei Jahrhunderten. Das repräsentative Gebäude im Stil der italienischen Renaissance wurde in zweifarbigem Backstein ausgeführt und korrespondiert mit der Architektur der Synagoge. Auf den Fassaden zu Oranienburger und Artilleriestraße prangen zwischen den Bögen der Erdgeschossfenster Medaillons von historischen Persönlichkeiten, die mit der Geschichte der Post zu tun haben. Die rasante Expansion der Post hat zwei Hauptgründe. Zum einen die Reichsgründung und den damit verbundenen Aufschwung zumal in der Reichshauptstadt, zum anderen die zusätzlichen Aufgaben durch neue Technologien. Denn es geht ja längst nicht mehr nur um Briefe und ihre Beförderung, sondern daneben um Telegrafie, Telefonie, den anschwellenden Paketdienst und die Rohrpost. Allein in Berlin arbeiten an die 30.000 Menschen an der Beförderung von Nachrichten jeglicher Form. Weiter geht es zum Oranienburger Tor. Bis Ende der 1860er Jahre stand an der heutigen Straßenkreuzung von sechs Straßen das Stadttor, an dem es gemächlich zuging, denn die Staatsbediensteten versahen ihren Dienst in aller gebotenen Ruhe. Überhaupt drosselten die vielen Zollgrenzen in Deutschland früher das Tempo und behinderten die wirtschaftliche Entwicklung. Die Gegend jenseits des Tores wurde aber schon bald Berlins eiserner Norden genannt. Noch vor einem guten halben Jahrhundert wurde dort jede zweite preußische Lokomotive hergestellt. Bis zu 100 pro Jahr verließen alleine das hiesige Borsigwerk. Inzwischen befinden sich auf dem früheren Werksgelände in ziemlich enger Bebauung Mietsblöcke. Die Borsigfabrik wurde weit nach Norden verlegt. Weiter nach Norden entlang der Chausseestraße lagen weitere Fabriken. Hier regierten die Fabrikschlote den Himmel, färbten ihn grau und legten Zeugnis ab vom industriellen Aufschwung. Wir wenden uns nach links, zum Bahnhof Friedrichstraße. Die Bedeutung der Eisenbahn für die Modernisierung kann kaum überschätzt werden. denn sie ließ Entfernungen schrumpfen und ermöglichte den Menschen eine bis dahin unbekannte Mobilität. Von den unzähligen Menschen, die in Berlin ihr Glück suchen, kommt ein großer Teil hier an. Zusammen mit der steigenden Zahl Berlin-Touristen und Bewohner umliegender Städte und Vororte, die auf die ein oder andere Art in Berlin tätig sind. Der Bahnhof Friedrichstraße ist schon von Weitem sichtbar, mit seiner geschwungenen Halle und der Brücke über die Straße. Er platzt längst aus allen Nähten. Innen drängen sich orientierungslose Neuankömmlinge, redliche und unredliche Geschäftemacher, treffen Nah- und Fernreisende ebenso aufeinander wie unterschiedliche Schichten mit den Billets der verschiedenen Waggonklassen. Als würden Menschenmassen, Verkehrsgedränge und Hektik am Bahnhof und auf der stets betriebsamen Friedrichstraße nicht genügen, verklumpt das Geschehen an der Ecke zum Boulevard unter den Linden vollends. Diese wichtige Kreuzung wirkt wie ein Pfropfen, der vier Richtungen zu ihrem Recht kommen lassen muss, deren jede einen Verkehrsschwall mit sich führt. Es ist dies die verkehrsreichste Kreuzung des Geschäftszentrums. Dieses Getümmel zerrt an den Nerven. Also treibt man sich selbst zur Eile an und trägt damit zur allgemeinen Hektik bei. Kein Wunder, dass hier regelmäßig kein Vorwärtskommen mehr möglich scheint und die Belastungen des Großstadtalltags aus manchem herausbrechen, so dass gehupt, geklingelt, gebrüllt und manchmal auch gerangelt wird. Gäbe es nicht einen Schutzpolizisten, der auf erhöhtem Postament mit Uniform, Pickelhaube und Trillerpfeife seiner Autorität Geltung verschafft, käme die Abteilung Kapitalverbrechen des Kommissariats am Alexanderplatz hier vermutlich häufiger zum Einsatz. Wir folgen der Friedrichstraße und können studieren, wie der Berliner in seinem hektischen Großstadtalltag ebenso überhastete kurze Pausen zur Nahrungsaufnahme einlegt. Seit einiger Zeit gibt es auch Automatenrestaurants, eins an der Ecke Behrenstraße, das wegen seiner modernen Architektur viel Beachtung fand. Weiter unten erreichen wir den Untergrundbahnhof, wo wir mit dem recht neuen Verkehrsmittel zwei Stationen zum Leipziger Platz absolvieren. Direkt an den Leipziger grenzt der Potsdamer Platz. Wer die Ruhe aufbringt, den Strom an Passanten zu mustern, muss erschrecken ob ihrer Menge. Der Potsdamer Platz ist nicht nur städtischer Verkehrsknoten, sondern auch das Tor in Richtung Alter und Neuer Westen, also Tiergartenviertel, Schöneberg oder Charlottenburg, aber ebenso in Richtung Potsdam. Daher strömen nicht wenige der Fußgänger in oder aus Richtung Bahnhof auf der Südseite des Platzes. Wir lassen Lärm und Betriebsamkeit des Bahnhofs auf uns wirken, wagen dann aber wieder den Weg zurück zum Untergrundbahnhof. Dort nehmen wir die Bahn zur letzten Station unserer anstrengenden Lektion in Sachen rasende Großstadt, die wir im flinken Fahren betrachten müssen, das Gleisdreieck. Für die Untergrundbahn hier zur Hochbahn geworden, entsteht hier bald ein Umsteigebahnhof von der Zentrumslinie, die wir nehmen, auf die Stammlinie Warschauer Brücke-Reichskanzlerplatz. Richtig positioniert kann man auf der Fahrt das Wesen der modernen Großstadt mit ihren ebenso hässlichen wie faszinierenden Verkehrsadern studieren. Ganz oben stapeln sich übereinander die beiden Hochbahnhöfe. Darunter rattern Personen- und Güterzüge vorbei. Und ganz unten verkehren dicht an dicht die Lastschiffe, die die Stadt übers Wasser versorgen oder die Güter aufnehmen, die die Fabriken der Stadt ausspucken. Der Landwehrkanal wurde einst zur Entlastung der Spree gebaut, wodurch die Stadt eine Südumfahrung erhielt. Längst sind weitere Kanäle hinzugekommen. In den vergangenen Jahrzehnten ist die städtische Infrastruktur atemberaubend schnell fortentwickelt worden. Und es steht zu vermuten, dass ein Ende noch lange nicht in Sicht ist. Das nächtliche Berlin. Brauereistuben und Kaschemmen, Tanzpaläste und Gentleman-Bars. Auch im Nachtleben bildet sich die Entwicklung Berlins zur Weltstadt ab. Man rühmt sich der größten Kneipendichte Deutschlands. Erwähnt sei die Berliner Urgaststätte, die sogenannte Eckkneipe, die an nahezu jeder Straßenecke zu finden ist. Hier trifft sich die Nachbarschaft, aber auch der hungrige oder durstige Passant ist willkommen. Gern singt und tanzt man gemeinsam, aber ebenso oft regiert auch der Trübsinn. In besonderem an gewöhnlichen Wochentagsabenden, wenn die letzte Freude vor dem Erschöpfungsschlaf die Molle mit Korn ist, ein Krug Bier mit einem Glas Schnaps dazu. Heute ist Berlin aber für eine andere Art Abendvergnügen und Nachtleben berühmt. Ein glanzvoller, eines gewissen Bohème-Charakters gemäßer Abend würde eher so aussehen. Theaterbesuch der ernsteren oder leichteren Art bis gegen 11 Uhr abends, dann Besuch eines Nachtrestaurants, sodann einer Bar und eines Ballsaals. Hernach geht es in eins der zahlreichen Nachtlokale, wo das Vergnügen sich bis zum frühen Morgen ausdehnt. Wir beginnen in der Friedrichstraße, die nach Sonnenuntergang zu glitzernder Größe aufläuft. In ihr gerinnt gewissermaßen der Weltstadtstatus Berlins zum mal schimmernd glänzenden, mal schummrig zwielichtigen. Insbesondere zwischen Bahnhof und Leipziger Straße reihen sich Vergnügungstempel und Restaurants, Bierhöhlen und Weinstuben munter aneinander, und einer der Reize besteht im recht gemischten Publikum, das der jeweils passenden Lokalität zustrebt. Naturgemäß liegen entlang der großen Straßen die seriöseren Etablissements, während schmale Seitenstraßen mit den einfacheren bis zweifelhaften aufwarten. Es gibt aber auch vermeintliche Spelunken, in denen der gehobene Gast vor allem deshalb verkehrt, weil er hier den wohligen Schauer des Proletarischen erleben darf. Also dafür bezahlt, ein wenig gröber behandelt zu werden, als er es anderswo hinnehmen würde. Stadtweit haben sich in den Bögen des Stadtbahnviadukts zahlreiche Restaurationen angesiedelt. Das Angebot reicht von Bierstuben über Destillen zu Kaffeeklappen, bei Theatern von leichter bis loser Muse, Cafés aller Varianten, Weinkeller, Bars, Tanzdielen, Bouillonkeller, Spielclubs, Sektkaschemmen, Nachtrestaurants, Winzer- und Likörstuben, Schnapsschenken, Mokkadielen, Casinos und so fort. Zudem ist die Straße selbst, zumal nach Einbruch der Dunkelheit, stets eine Bühne. Oder Arbeitsplatz von allerlei Gesindel. Hingewiesen sei auf das Hauptübel der nächtlichen Straße, die Prostitution. Die Meile der Lust reicht auf unserer Route vom Schiffbauerdamm bis zur Leipziger Straße mit eklatanter Massierung an der Kaiserpassage. Und schon deshalb entraten sich nicht professionelle Damen eines Spaziergangs ohne männliche Begleitung. Die Preise schwanken übrigens nicht nur nach Art der Dienstleistung. Bei Kongressen oder anderen Großveranstaltungen steigen sie, zum Monatsende oder nach 2 Uhr nachts fallen sie. Die Nachfrage regelt den Preis. Eigentlich hat die Sittenpolizei für Friedrich- und Leipziger Straße Prostitutionsverbot erteilt, was aber kaum je wirksam wurde. Eine feste abendliche Größe ist Zirkus Schumann zwischen Schiffbauerdamm und Karlstraße. Ursprünglich Berlins erste Markthalle, die aber als Vergnügungstempel reüsierte. Auch andere Häuser finden ihr Publikum. Allen voran der Wintergarten im Zentralhotel neben dem Bahnhof, das vielleicht bekannteste Etablissement der federleichten Muse, auf jeden Fall das vornehmste. Gleichwohl gilt hier wie anderswo: ein bisschen Zirkus, ein bisschen Kabarett, ein bisschen Gesang. Aber das Ambiente und das Flair ist einstweilen unerreicht. 1907 tanzte hier die Skandaldame Mata Hari. Der Wintergarten war einst tatsächlich einer, bis ein ungarischer Theatermann auf die Idee mit dem Varieté kam. Die Gegend am Bahnhof bietet naturgemäß viel Gastronomie. Der Franziskaner links der Straße schenkt nicht nur, wie der Name andeutet, frisches Bier aus, sondern ist auch Weinstube. Fast schon traditionell unterhalten bayerische Brauereien Gaststätten in Berlin. Als bekannteste locken das älteste hier ansässige Bierhaus zum Spaten oder das fränkische Tucherhaus zum Hellen oder Dunklen. Hier, wie in diversen klassisch-berlinerischen Weißbierstuben, wird an blanken Holztischen gezecht und, wenn überhaupt, einfach gespeist. Auch das Lindenkabarett in der Kaisergalerie zwischen Lindenboulevard und Behrensstraße kann sich über mangelnden Zulauf nicht beschweren. Spät für einen Provinzler, aber zur üblichen Stunde für den Berliner, tritt hier nachts um 2:30 als Zugpferd des Programms Claire Waldorf auf, die stets nur 3 Lieder zum Besten gibt, aber gleichwohl die Menge zum Jubeln bringt. Eigentlich gibt es auch in Berlin so etwas wie eine Polizeistunde. Mitternacht. Aber mit Sonderkonzessionen darf länger bewirtet werden. Getanzt wird bis maximal 2 Uhr, weshalb die Nachtrestaurants, in denen die Gäste der Balllokale ihr Nachtvergnügen fortsetzen, meist eben da öffnen. Ausländer bemerken mit Erstaunen, wie beliebt bei den Berlinern das Tanzen ist. Derzeit vor allem Polka und Galopp. Es wurde kürzlich sogar eine veritable Tanzepidemie für Berlin diagnostiziert. Ein nicht geringes Argument dafür ist die Möglichkeit, sich auf diesem Weg dem anderen Geschlecht anzunähern. Gepflegt tanzt es sich in den großen Hotels, die allesamt Tanzvergnügen anbieten, eigentlich nur mit Ausnahme des Bristol unter den Linden. Empfehlenswert ist auch das Palais de Danse im Metropolpalast in der Behrenstraße, wo die Besucher im Rokoko-Ambiente das Gefühl erhalten, fürstlich zu feiern. Entschieden steifer und sowieso tanzlos geht es im Borchards in der Französischen Straße zu. Denn das Weinlokal wird vor allem von Adligen und der Hochfinanz frequentiert. Und so ist es vermutlich eben wegen jener Strenge und der Abwesenheit von Tafelmusik ebenso sehr geschätzt wie wegen der exquisiten Küche. Ebenfalls gediegen das Café Imperator in der Friedrichstraße. Ein Musikcafé, in dem das Musikalische noch ernst genommen wird. Oder das Kronencafé, wo schon mal Opernarien geschmettert werden. Eine weitere Institution ist das Kempinski, dessen Name wie kein zweiter für Berliner Gastlichkeit steht. Es begann in Berlin in den frühen 1870er Jahren mit einem kleinen Weingeschäft mit Ausschank in der Friedrichstraße. Anfangs war die Restauration bescheiden, aber aus Soleiern und Schrippen auf der Theke wurde nach und nach ein reichhaltigeres Angebot, das schließlich auch Austern, Hummer und Kaviar umfasste. 1889 wurde in der Leipziger Straße 25 ein größeres Haus eingeweiht. Vor wenigen Jahren erweiterte man das bis zur Krausenstraße und baute bei laufendem Betrieb um. Die moderne Jugendstilfassade wird ebenso gerühmt wie die Gastlichkeit. Bis zu 250 Köche sorgen im Schichtbetrieb fürs leibliche Wohl der Gäste. Mit 1 Million Flaschen rühmt man sich des größten Weinkellers der Stadt. Dabei sind die Preise überaus zivil. Kempinski leistet damit einen wichtigen Beitrag zur kulinarischen Erziehung der Berliner, die ansonsten eher Buletten und Würstchen zusprechen. Ob aber die Friedrichstraße ihren Status als wichtigste Vergnügungsmeile auf längere Sicht wird halten können, darf bezweifelt werden. Wenden wir uns also noch gen Westen, der dem alten Berlin den Rang abzulaufen droht. Das Tor dorthin ist verkehrsmäßig und in Sachen Nachtleben der Potsdamer Platz. Dort fallen uns zunächst die großen prächtigen Hotelbauten ins Auge. Das Café am Platz ist das Josti, einstmals Ausflugslokal, als es noch vor den Toren der Stadt lag. Heute eignet es sich wie kaum ein zweites, das Großmacht-Weltstadttreiben zu beobachten, auf das die Berliner so stolz sind. Eine weitere Größe ist bislang leider nur geplant, aber der Abriss von 5 Wohnhäusern dafür an der Ecke Königgrätzer Straße ist bereits im Gange. Das Café Piccadilly hat der Architekt des nahen Anhalter Bahnhofs als mächtigen Rundbau geplant. Bereits fertig ist auf der anderen Seite des Potsdamer Bahnhofes ein mächtiger Bierpalast, das Siechenhaus. Auch die Weinhandlung Hut plant eine Vergrößerung mit einem Neubau an der Potsdamer Straße. Nicht weit entfernt, am Eingang der exklusiven Bellevue-Straße gleich neben dem Café Josti, das prachtvolle Weinhaus Rheingold, das erstaunlich zivile Preise bietet. Aber es geht weiter zum Wittenbergplatz in Charlottenburg. An Tauentzienstraße und Kurfürstendamm lässt sich bereits ermessen, wo Berlins Zukunft auch in Sachen Nachtleben liegt. Hier ist alles großzügiger, moderner, glanzvoller als weiter östlich. Tauentzien und Kurfürstendamm als moderne Großstadtboulevards wollen den ehrwürdig preußischen Linden den Rang ablaufen. Und da das Stadtpublikum dies als gemacht ansieht, geht es hier schon jetzt entsprechend mondän zu. Zugegeben, der Tauentzien selbst ist nach Geschäftsschluss eher ruhig, aber es ist die rechte Vorbereitung auf das Kommende. Denn an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, wo der Tauentzien auf den Auguste-Victoria-Platz stößt, belebt es sich spürbar. Rundherum liegen zahlreiche Luxusrestaurants, in denen die vornehme Gesellschaft des Westens speist. Den Kurfürstendamm entlang drängen sich schon auf dem kürzeren Stück bis zur Ecke Joachimsthaler Straße Cafés, Bars und Tanzlokale. Schon seit vielen Jahren ist ein hiesiges Café stadtweit so bekannt, dass es einen spöttischen Spitznamen erhielt. Café Größenwahn nennen die Berliner das Café des Westens, weil die hier in erdrückender Überzahl heimischen Künstler hochfahrenden Visionen nachhängen. Es wurde hier Anfang der 1890er Jahre gegründet und hieß zunächst Kleines Café. Bald mauserte es sich zum wichtigsten Künstlerdomizil überhaupt. Bekanntere Gesichter hier sind Erich Mühsam, Alfred Döblin, René Schickele, Egon Erwin Kisch, Else Lasker-Schüler und ihr Mann Herwart Walden, der Berufsbohemian und Gelegenheitszeichner John Höxter, der expressionistische Maler Ludwig Meidner, der Dichterarzt Gottfried Benn, die Brüder Ullstein, Paul Kassierer, Georg Heim, Jakob van Hoddis, Karl Kraus, wann immer er in Berlin weilt, Frank Wedekind, John Hartfield, Tilla Durieux, Joachim Ringelnatz und viele mehr. Vorzugsweise zahlungskräftige Herren locken die am Kurfürstendamm zahlreichen sogenannten Gentleman-Bars an. In die Kutschera-Bar geht man nicht zuletzt wegen des Königs der Barkeeper, Gassi. Raffinesse anderer Art bietet das privat geführte Theater des Westens in der Kantstraße am Bahnhof Zoologischer Garten. Der prachtvoll eklektische Bau in einer Architektur irgendwo zwischen Palladio und Jugendstil zeigt Opern sowie Schau- und Lustspiele. Ganz am Ende der Nacht, wenn im Morgengrauen schon alles zu schließen scheint, beginnen die Tagbars ihr Geschäft. Sie öffnen meist um 6 Uhr. Wer die nötige Kondition aufbringt, kann seine Erfahrung mit dem Berliner Amüsement noch unbegrenzt erweitern. Wer aber genug hat, mag den Weg in den Tiergarten nehmen oder zum Frühstück den nahegelegenen Wilmersdorfer See mit seinen Schankgärten mit der Straßenbahn rasch zu erreichen. Tag 7. Das Grüne bei Berlin. Ausflug mit Dampferfahrt rund um Wannsee. Für Ausflüge bieten sich von Berlin aus zahlreiche bezaubernde Wasserlandschaften an. Wir nehmen die Wannseebahn bis nach Wannsee, ganz im Südwesten auf der Strecke nach Potsdam gelegen. Bei warmem Sommerwetter wird ein Großteil der Ausflügler unseren Zug bereits an der Station Nikolassee verlassen, denn von dort geht es zum Freibad Wannsee. Seit vor einigen Jahren an bestimmten Stellen der Stadt gemischtes Baden erlaubt ist, werden solche Familienbäder an heißen Sommertagen regelrecht gestürmt. Ein breiterer Strand als anderswo bietet reichlich Platz, dahinter ein steiler Hang mit losem Kieferbestand, der allmählich in Wald übergeht. Früher war hier ein merkwürdiges Durcheinander von Menschen anzutreffen, die doch alle vom Sommerwetter profitieren wollten. Neben Anzugträgern mit Melone, halbnackte Männer, deren Frauen wiederum kaum Haut zeigen durften, ganz im Unterschied zu ihren nackten Kindern. Daneben halbwüchsige und junge Männer, die kaum mehr als ein Taschentuch trugen und sich vor aller Augen sportlich miteinander maßen. Euphorische Befürworter der neuen Freizügigkeit verweisen auf den Adel des Körpers, der den einfachen Menschen am ehesten eigen sei. Aber auch junge Frauen zeigen hier mehr Haut als anderswo. Alles in allem pflegt man die Körper und das Wohlgefühl mehr als die strengen Sitten. Und dann gibt es da noch die gut gekleideten Großbürger, die in einiger Entfernung der ausgelassenen Badegäste gemessenen Schrittes vorbei flanieren, mit Stock, großen Hüten und züchtig geschürztem bodenlangem Rock. Sie ereiferten sich über das kulturlose Treiben der einfachen Schichten und erreichten Änderungen. Zu Beginn der Badesaison 1907 wurde nämlich die Badestelle sozusagen domestiziert. Baracken und Umkleidezelte wurden errichtet und auf der Länge von einem halben Kilometer verschiedene Zonen eingerichtet. Das allzu freiheitliche Treiben hatte die gestrengen Behörden auf den Plan gerufen. Das war ein komischer Anblick gewesen, wenn hier Polizisten in Uniform und Pickelhaube auftauchten, um die unsittlich leicht bekleideten Wildbader des Platzes zu verweisen. Jetzt gab es Badeaufsicht und ein Reglement, das vorschreibt, sich nur in den Umkleidezelten umzukleiden, das Fotografieren zu unterlassen und eine Badekleidung nach Vorschrift zu tragen. Männer mit Hose bis zum halben Oberschenkel, Damen von Schulter bis Knie. Dafür geht es hier noch immer bedeutend entspannter zu als an den Sommerstränden von Nord- und Ostsee, wo Männer und Frauen zumeist an getrennten Stränden verkehren. Wer einen abwechslungsreichen Ausflug vorzieht, fährt noch eine Station weiter. Wie so viele im Berliner Umland ist auch der Bahnhof Wannsee im Stil einer Landvilla erbaut, mit steilem Dach, hölzernen Ziergiebeln und einem Turm. Wir verlassen den Bahnhof und inspizieren kurz die Dampferanlegestelle mit Blick auf den großen Wannsee, einer der größten Seen in der Umgebung Berlins. Wir nehmen zunächst eine Kutsche, um den Ort Wannsee selbst in Augenschein zu nehmen. Um 1870 begann in Wannsee, bis dahin nur ein bettelarmes, wenngleich malerisches Fischerdorf namens Stolpe, die Zeit der Villenkolonien. An der Chaussee von Berlin nach Potsdam, in schönster Natur gelegen, bot sich die Gegend an. Unsere Kutschfahrt führt uns zunächst zu einigen jüngeren Villen rechts des Bahnhofs entlang der Friedrich-Karl-Straße. Sodann geht es zur Grabstätte Heinrich von Kleists und Henriette Vogels. Hier, nahe der Friedrich-Wilhelm-Brücke, wählte das unglückliche Paar am 21. November 1811 den Freitod. 1870 erbaute der Bankier Konrad mit der Villa Alsen einen Sommersitz für seine Familie, der nach seiner Idee weitere für Stadtmüde Reiche folgen sollten. Anfangs belächelt ging es rasch voran. 1860 besaß Stolpe 64 Wohnhäuser mit 500 Bewohnern. Heute sind es 454 Häuser mit 3300 Bewohnern. Dorf und Kolonie wachsen längst zusammen. Hinzu kam die Bahnverbindung aus Berlin, auch als Bankierszüge oder Wahnsinnsbahn verspottet, und bald auch eine Kirche, gespendet vom Koloniegründer Konrad, und ein Friedhof, auf dem christliche und jüdische Bewohner der Kolonie einträchtig nebeneinander beerdigt werden. Weiter geht es zum Flensburger Löwen, der aus demselben Patriotismus heraus hier aufgestellt wurde, wie die hiesige Villenkolonie nach der 1864 von preußischen Truppen eroberten dänischen Insel Alsen benannt wurde. Der Löwe im Park Schweiz ist das Wahrzeichen der Villenkolonie und die Kopie eines von Dänemark erbeuteten Löwen. Zur standesgemäßen Sommerfrische der Reichen in ihren schlossartigen Villen gehört auch der Sport. Natürlich kaum minder exklusiv. Wir passieren mehrere Segelclubs in repräsentativen Behausungen. Nun erreichen wir den Waldweg. Zwischen den Baumstämmen blitzt das Blau der Havel hindurch. Letzte Station unserer Kutschfahrt ist die Pfaueninsel, die zweifellos bezauberndste Havelinsel. Ein Fährmann setzt uns in wenigen Minuten über. Die Karriere des Eilands als Lustinsel der Fürsten begann Ende des 18. Jahrhunderts unter Friedrich Wilhelm II. Die Pfaueninsel erhielt damals ihr romantisches Aussehen. Der König ließ ein Lusthaus erbauen. Nach des Königs Tod siedelte man Pfauen an, die dem Eiland den Namen gaben. Auch Friedrich Wilhelm III. Liebte das Eiland und verbrachte hier glückliche Stunden mit seiner geliebten Luise. Nach ihrem Tod suchte er hier die Einsamkeit und die Erinnerung an die verlorene Gemahlin. Nach Aufgabe der Landwirtschaft ließ der König den Gartengestalter Lenné die Parkanlagen verändern und gestattete der Öffentlichkeit den Zugang. Der vierte der Friedrich Wilhelms zeigte kein Interesse an dem Eiland und schenkte es dem Zoologischen Garten mit der Auflage, weiter Pfauen zu halten. Wir besteigen an der Anlegestelle einen der reichlich verkehrenden Ausflugsdampfer. Zunächst passieren wir linker Hand, hoch oben über dem Ufer gelegen, das Blockhaus Nikolskoje und die Kirche St. Peter und Paul. Das Blockhaus steht für die engen Verbindungen zwischen den Hohenzollern und dem russischen Herrscherhaus Romanow, die immer wieder durch Heiraten bestätigt werden. Bald danach passieren wir die einstige Jagdhütte des Prinzen Karl als Forsthaus Moorlake, ein beliebtes Ausflugsziel. Die Dampferfahrt ist überaus kurzweilig. Nicht nur wegen der Anmut der Seenlandschaft mit ihren bewaldeten Ufern, sondern auch aufgrund der zahlreichen baulichen Sehenswürdigkeiten, etwa der Heilandskirche Sacro. Sie steht am westlichen Havelufer, erbaut 1841 bis 1844 in königlichem Auftrag vom Architekten Persius in Form einer römischen Basilika, umgeben von einem Säulengang. Dahinter öffnet sich die Havel zum Jungfernsee, wo am gegenüberliegenden Ufer die überaus beliebte Ausflugsgaststätte Meierei mit Anlegesteg zur Fahrtunterbrechung lädt. Dann bietet sich ein Spaziergang durch den neuen Garten mit Marmorpalais und dem noch in Bau befindlichen Schloss Sizilienhof an, das die wachsende Familie des Kronprinzen aufnehmen soll. Wieder auf dem Dampfer geht es an der kaiserlichen Matrosenstation Kongsnäs vorbei. Schräg gegenüber am anderen Ufer erkennen wir die liebliche Anlage des Schlosses Klein-Glienicke, das Schinkel nach 1824 zur klassizistischen Sommerresidenz umgestaltete. Auf dem Hügel nahe der Brücke ein tempelartiger Rundbau namens Große Neugierde. Eigentlich ein Teepavillon mit korinthischen Säulen, auf dem Dach eine Nachbildung des Monuments des Lysikrates in Athen. Im Park zahlreiche weitere Lustbauten, darunter die Löwenfontäne. Noch vor wenigen Jahren überspannte hier eine Backsteinbrücke das Wasser. 1834 gebaut, besaß sie im Mittelteil eine Klappe, um Schiffe hindurchlassen zu können. Viele beklagen ihren Abriss, denn sie habe der arkadischen Umgebung, den heiteren Bauwerken Hohenzollerscher sommerfrische Baulust viel besser entsprochen als der moderne Neubau, der aber dem zunehmenden Schiffsverkehr Rechnung trägt. Die neue Stahlbrücke ist mehr als dreimal so breit wie die alte und 128 Meter lang. Auf beiden Seiten barockisierende Kolonnaden, die sich leitmotivisch durch das Bauen Friedrichs des Großen zogen. Nach der Brücke biegen viele der Ausflugsdampfer rechter Hand nach Potsdam ab. Uns muss ein Blick in diese Richtung genügen. Wir erkennen in der Entfernung die majestätische Kuppel der Nikolaikirche am Potsdamer Alten Markt, Herz der kleinen Stadt. Vor allem aber geht der Blick zu einem verspielten Schlösschen am Hang. Schloss Babelsberg, Sommerresidenz Wilhelms I. Der Bau wurde 1835 nach Plänen Schinkels im normannischen Stil erbaut. Rundherum ein erbaulicher Park, wir sehen ihn vom Dampfer aus besonders gut. Je nach Jahreszeit und Kurs lässt sich der rote Backsteinbau der Berliner Gerichtslaube ausmachen, die einstmals hierher versetzt wurde. Nicht zu sehen die Feldherrenbank mit Bronzebüsten der verdienten Militärs des Krieges gegen Frankreich und, natürlich, der Büste Bismarcks gegenüber. Auch eine Siegessäule, ungleich bescheidener als die Berliner, erinnert hier an preußische Triumphe. Weithin sichtbar der Flatow-Turm und am Ufer das Maschinenhaus im maurischen Stil. Am anderen Ufer der viel kleinere, aber ebenso sehenswerte Park des Jagdschlosses Glienicke, das sich derzeit in Besitz des Prinzen Leopold von Preußen befindet. Wir nehmen nunmehr Einfahrt in den Teltowkanal, der den anschließenden Griebnitzsee durchfließt. Die Hohenzollerschen Sommersitze hinter uns lassend, ziehen wir jetzt immer wieder an kleineren, aber durchaus neidenswerten Anwesen vorbei, deren ausgedehnte Gärten bis ans Ufer reichen. 1904 in Betrieb genommen, als Südumfahrung des Großraums Berlin und seiner zahlreichen, stets im Wachstum begriffenen Industrieanlagen, führt der Teltowkanal in Richtung Osten durch den gleichnamigen Kreis über Kleinmachnow, Steglitz und Rodow, bis er bei Grünau die Spree erreicht. 16 Kilometer kürzer ist die Strecke durch den Kanal im Vergleich zur Fahrt über Havel und Spree durch Charlottenburg und Berlin. Es folgen Stölpchensee, Polesee und Kleiner Wannsee als Abflussrinnen Überbleibsel der letzten Eiszeit. Je näher wir unserem Ziel kommen, desto zahlreicher werden die Villen links und rechts am Ufer, zumeist Sommervillen wohlhabender Berliner Familien. Am Kleinen Wannsee noch einmal das Grab Heinrichs von Kleist und Henriette Vogels, das Prinz Friedrich Leopold dem deutschen Volk zum Geschenk gemacht hat. Hier auch das große Gymnasialruderhaus, wo die Jugend sich ertüchtigt. Wir passieren die Wannseebrücke und sogleich nimmt uns der weite Blick auf den Wannsee wieder in seinen Bann.